Heute mit Dominik. Ja, hallo. Und mit Martin. Ja, wieder die altgewohnte Besetzung quasi. Ja. Es haben sich ja die ersten schon Sorgen gemacht, dass du jetzt nicht mehr dabei bist. Ja, ja. Aber ganz einfacher Grund. Ich war nicht in Berlin. Ja. Ihr wart in Berlin. Ja, ja, so ist das. Und Berlin ist dann auch gleich der erste Fehler zu schulden. Auf unserer, was haben wir letztes Mal eigentlich so versemmelt? Da bist jetzt du fein raus, weil du hast letztes Mal nichts versemmelt. Ja. Aber wobei, da wäre ich eh insgesamt fein raus. Die ganze Post-Production machst ja eh du. Und ja. Und whatever. Genau. Und Post-Production ist das richtige Stichwort. Der Tim hat mir das alles schön aufgenommen, so Multitrack und so, wie so aus der Metaebene rausfällt. Und dann habe ich das irgendwie genommen und in meinen normalen Workflow reingetan und vergessen, dass ich auf meinem Laptop ja nicht so ein richtiges Betriebssystem habe, sondern so ein Beta-Betriebssystem, das sich so Lion schimpft. Und da ist der AAC-Encoder kaputt. In der aktuellen Version, die du da drauf hattest. Hm. Was ja nicht mehr die aktuelle Version war, aber tja. Whatever, er war schon wieder kaputt. Und zwar ganz toll auch. Also so, dass man es nicht gleich gemerkt hat, dass er kaputt ist, sondern dass er das erste Mal, wenn du das AAC-File spulst, also das HE-AAC-File spulst, dass er dann nicht mehr den HE-Track findet und dann quasi den Fallback macht auf schlechte AAC-Qualität. Ah. Dann hat sich's angehört wie Telefon. Okay, spannend. Ja. Der Enthusiast in mir sagt, hast du einen Bug gefiled? Ich sollte einen Bug filen. Weil das klingt nicht nach einem Bug, den man so leicht findet, wenn man mal was ausprobiert. Stimmt. Ich sollte einen Bug filen. guter Hinweis. Wir haben es jetzt öffentlich. Falls es immer noch drin ist, dann in der Final Release irgendwann mal. Dann bin ich schuld. Und du nicht den Bug reported hast, dann weiß die Welt. Naja, ich habe es dann auf jeden Fall zweimal neu hochgeladen, weil ich es dann nochmal versemmelt hatte. Aber jetzt passt's. Und ich habe es dann, als ich zu Hause war, eben wieder mit dem guten 3-Sterne-Bonus-Gold-Platin-Workflow gemacht und jetzt geht's. Ja, in der Encoder, den du verwendest, ist einfach der von macOS 10 dabei ist. Genau, also QuickTime halt. Mhm. Und das ist halt so in Beta-Betriebssystemen Beta. Ja. Und kaputt. Genau. Naja, aber ich hoffe, es ist jetzt niemand irgendwie da doch übermäßige Unannehmlichkeit entstanden. Ich habe heute so ein bisschen Wortstörungen gefunden. Genau, Wortstörungsfindungen. Dann wollte ich noch kurz erwähnen, falls das irgendwie falsch rüberkam, weil es da auch Kritik auf Twitter gab. Hater ist natürlich jetzt keine Alleinveranstaltung von jetzt, auch wenn da irgendwie so der einzige war, dessen Name uns letztens eingefallen ist im letzten Podcast. Das ist eine Veranstaltung von mehreren Menschen. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle mit Namen genannt werden wollen überhaupt. Aber er ist eben der einzige Mann und deswegen war es halt ungünstig, ihn als Einzelnen zu erwähnen. Ungeheim. Aber da steht ein größeres Team noch dahinter und das sei nachgetragen. Und Hat Hater.org eigentlich dann einen Gender-Fokus auch oder ist das nur Zufall? Da kommt es aus der Szene kommt es auf jeden Fall. Soweit ich es mitbekommen habe, gibt es mittlerweile auch Accounts, die da hinschicken, die jetzt nicht aus der Szene primär sich speisen, sondern irgendwie auch so Science-Blogs oder sowas sind und da halt irgendwie andere Sorten Trolls einfangen. Okay. Aber es kommt halt aus der Ecke und dementsprechend ist da auch die meiste. Und es ist auch wohl das, wo das meiste Potenzial dann für solche Kommentare wohl zieht. Ja. Also muss man schon auch sehen. Ja, und jetzt steht hier noch unter Errata, dass Dominik noch was zu Final Cut Pro 10 sagen möchte. Ja, aber das ist eigentlich mehr so einfach bezugnehmend auf die letzte Folge. Ich meine, ihr habt schon relativ lange drüber gesprochen. Aber ich wollte eigentlich auch nochmal was dazu sagen, weil für mich dieses ganze Final Cut Profi-Universum und auch Final Cut Express so dermaßen der letzte Rotz war, aus Benutzersicht. Ja. Das war so ein klassisches Pro-Tool für Leute, die irgendwie vom Fach oder von der Branche sind, sich an irgendwas gewöhnt haben, ihre speziellen Terminologien haben und alles. Für die ist das alles irgendwie ganz toll, aber auch die haben natürlich viel geschimpft gewesen bisher. Und ich finde einfach großartig, dass es diesen Sprung da raus geschafft hat wohl, aber trotzdem auch die Leute noch behält. Ja, also das ist so, okay, diese Domäne, wir schneiden jetzt Filme, durchaus umkrempelt mit vielen, vielen Begrifflichkeiten auf der mit Spuren und so weiter agieren Geschichte. Und genau diese Grätsche schafft von, wir machen jetzt ein Profi-Tool, trauen uns aber jetzt alles mal ein bisschen zugänglicher und eingänglicher zu machen. Ja. Ja, es ist halt irgendwie so iMovie Pro, wie du so schön anmerktest letztens. Ja. Und das trifft es halt ziemlich genau. Ja. Und das finde ich für mich selber großartig. Ich meine, ich habe das Ding natürlich auch noch nicht gesehen. Aber mich hat eigentlich immer geärgert, dass es für mich nach iMovie nichts gibt. Ja, ja. Weil Final Cut Express oder Final Cut Pro zu benutzen, ist für mich einfach keine Option gewesen in irgendeiner Art und Weise, weil da kannst du irgendwie einfach mal ein halbes Jahr damit beschäftigen, damit umgehen zu lernen, bevor du da irgendwas startest. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, okay, wenn ich mal etwas Größeres machen wollen würde oder was jetzt mit iMovie nicht geht, dann eben diese $300 auszugeben. Einfach nur die Möglichkeit zu haben und dann auch zu wissen, okay, ich stehe da nicht wieder Ochs vom Berg, sondern ich kann damit bestimmt was anfangen jetzt. Ja. Ja. Das ist für mich schon der größte Gewinn an der Geschichte. Ja klar, also das ist definitiv, also der Upgrade Pass, ja, wie man so schön sagt, der ist jetzt relativ stringent. Was man natürlich auch sehen muss, ist, auch wenn jetzt in der Demo alles gut funktioniert hat, und zwar erstaunlich gut, also diese Video-Vorträge, die da so mitgeschnitten wurden, lohnt sich anzugucken, wenn man sich für das Thema interessiert, also für das Produkt an sich, ist es natürlich trotzdem dann eine 1-0 in irgendeiner Form. Also natürlich, da kann man sowohl davon ausgehen, dass da manche Dinge kaputt sind und nicht gescheit funktionieren, als auch langsam sind und sowas. Wobei ich hoffen würde, dass es also im Vergleich zu 1-0 iMovie, also dem Rewrite von iMovie eben, also 09 war das, glaube ich, oder? Dass es im Vergleich zu dieser 1-0 in Anführungszeichen schon ein bisschen stabiler und irgendwie gereifter ist. Definitiv, und ich glaube auch, dadurch, dass es eben so eine andere Zielgruppe hat, können sie sich nicht so sehr leisten wie jetzt bei iWork und Co., wo es halt nur die Consumer trifft. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein Grund ist, warum es länger gedauert hat auch, ja, dass sie sich wirklich so viel Zeit gelassen haben, weil es ist schon erstaunlich lange für Apple-Verhältnisse an der Stelle. Ja, wir haben jetzt irgendwie 2 Jahre dran elaboriert, genau, denke ich, ja. Genau, also ich bin sehr gespannt. Ich bin echt versucht, mir es einfach so ums anzugucken und für ein paar alte Sachen zu benutzen, zu shoppen. Weil allein so ein paar Sachen wie Farbkorrektur kriegst du halt selber auch echt nur beschissen hin, wenn du unterschiedliche Kameras hast. Mhm. Und also wenn das so ähnlich, also wenn es nur in Ansätzen so gut funktioniert, wie sie es auf dieser Demo gezeigt haben, wirklich so einfach so eine komplette Farbstimmung aus dem anderen Clip zu übernehmen, großartig, ja, großartig. Ich habe halt nur zu schlechtes Videomaterial an sich, weil es mein ganzer Kram ist irgendwie DV und VHS-Kram noch, den ich noch irgendwann mal fertig schneiden will. Aber ja, genau. Also ich bin an der Stelle begeistert, weil ich finde, es ist ein großer Interface-Schritt einfach getan mal in der Profidomäne. Und das finde ich immer wieder spannend. Das fand ich bei Motion damals schon spannend im Verhältnis zum restlichen Kram, wobei Motion so echt eine ganz schwierige Geschichte ist für mich, weil eigentlich schon angenehm und schöner, aber trotzdem auch irre kompliziert und wahnsinnig. Also es ist so, und das, was ich bei iMovie Pro, hätte ich schon gesagt, was ich bei Final Cut Pro jetzt gesehen habe, ist echt großartig und auch für einen Privatanwender, also diese Alternativen an derselben Stelle zu haben, das ist für mich auch so ein Feature, das kann mir gar nicht vorstellen, was da früher, wenn es früher wirklich alles so scheiße war, wie ich es da gesagt habe, wie man da überhaupt gearbeitet hat. Ja. Also das ist schon auch, ja, ich finde es spannend und ich hätte gerne mehr und ich hätte vor allem eigentlich auch gerne, und das habt ihr ja auch schon gesagt, so eine Photoshop-Alternative, die ähnlich funktioniert. Ja. Kompletter Funktionsumfang, aber ein bisschen durchdacht und nicht wirklich jede Ecke so, dass man sich ständig denkt, ach scheiße. Und ein Akkon ist schön und die neue Version ist auch gut geworden. Pixelmator ist auch nicht schlecht, aber es ist halt irgendwie so ein Unterschied nach wie vor vom Funktionsumfang. Pro. Genau. Ja. Es braucht ja so ein Akkon, wo halt irgendwie dann eine 10-Mann-Firma dran sitzt und nicht der Guss alleine. Ja. Der Guss. Der Guss. Aus einem Guss. Von Herrn Müller. Der Herr Mioch. Ja. Ja. Wir haben dann nachher zu Final Cut sowieso nochmal was in den Audiokommentaren. Aber damit erstmal, wir harren der Dinge und hoffen, es kommt bald, aber mal sehen. Ja. Ja, und dann gibt's eigentlich diese Woche, was Mac angeht und vor allem was iPhone angeht und iPad, eigentlich nur ein Thema. So ziemlich, ja. Und wir kommen leider auch nicht drum rum, darüber zu reden, ne, wo ich eigentlich gar keine Lust habe. Ja, ich weiß schon, dass du keine Lust hast. Das ist hier mal reingeschrieben. Ich hätte es auch reingeschrieben. Es ist irgendwie, man muss ein bisschen so schon. Ja, lass uns das doch erstmal so. Lass uns erstmal über die Fakten reden und dann über die Antizipation der Fakten. Okay. Was ist passiert? Es ging eine Meldung durch die Presse, dass zwei, ich will jetzt was Forscher sagen, oder ist das falsche deutsche Wort, zwei Journalisten von O'Reilly, also zwei Security Researcher. Keine Ahnung, wie man da Deutsch so sagt. Also Forscher finde ich ein bisschen hochgegriffen. Ja, aber so Researcher ist schon Forscher an der Stelle. Gut. Also zwei Sicherheitsforscher, keine Ahnung, von O'Reilly haben veröffentlicht, dass sie auf dem iPhone unter dem Pfad Var root library caches location deconsolidated.db eine Datenbank gefunden haben, in der sich Lokationsdaten befinden. Und zwar mit Zeitstempel und einem Genauigkeitswert, glaube ich, das ist noch mit dabei, und eben einer Koordinate. Und der Artikel ist dann auch relativ lang und beschreibt so, was das vermutlich ist und warum das da sein könnte. Sie kommen zum Schluss, es sind alle Voraussicht nach, sind es Orte, an denen sich Funkmasten befinden, mit denen man eben dann die Positionen triangulieren kann. Soweit, so gut. Ja, das steht in dem Artikel drin. Die haben dann auch noch ein Tool geschrieben, mit dem man diese Datenbank auslesen kann, dass man sich runterladen kann. Das funktioniert darüber, dass das Tool halt dann auf dem Mac oder ich weiß gar nicht, ob es unter Windows auch läuft. Ich glaube, es ist eine Mac-Software derzeit. Ja. Also auf dem Mac dann in das Backup guckt von dem iPhone oder von dem iPad, das man da an mitsynkt. Und wenn dieses Backup nicht verschlüsselt ist, findet es dann eben diese Datei, consolidated.db, und liest da die Werte draus raus. Das ist SQLite, das ist eine Fingerübung. Ja. Und zeigt die dann auf einer OpenStreetMap-Karte an. Genau. So. Ich meine, das ist, glaube ich, dann auch der Punkt, der das Ganze so zum Aufreger gemacht hat, weil das mal halt so App downloaden, zack, eigene Location sehen. Ja, also das ist rein Anti-PR in Anführungszeichen technisch, auch wenn das jetzt nicht die Intention dahinter war, das will ich gar nicht unterstellen, aber das hat Bilder gemacht, ja, und da konnte man, hatte einfach dann, das war schön griffig, weil da gab es Bilder zu und ja, also wir reden dann eh gleich drüber, wo es dann hinging. Also ich finde es eine sehr wirksame Methode, Dinge aufzuzeigen, halt eine schöne App drumherum zu bauen und halt wirklich so, die jeder einfach irgendwie benutzen kann. Ja, genau. Also das ist so ein, ob es jetzt ein Exploit ist oder sonst irgendwas, ist auf alle Fälle so irgendwas, das man klicken kann, da ist was bunt und da ist irgendwie Daten drin, die einem wichtig sind. Das ist ein gutes Rezept, wenn man auf was wirklich hinweisen will. Also gerade Awareness raisen und so, da ist das so perfekt. Gut. Wollen wir erst drüber reden, wie das jetzt ankam in der Öffentlichkeit oder was wir davon halten? Ist mir egal, in welcher Reihenfolge du das machen willst. Also an sich fände ich vielleicht erstmal, wie es denn so ankam, was denn so passiert ist. Vielleicht erstmal so rum. Ja, also das war, glaube ich, Freitag letzte Woche, als es veröffentlicht wurde. Das hat dann so einen Tag gebraucht, bis es in der Mainstream-Presse dann ankam. Und die Berichterstattung war halt dann relativ schnell. Apple speichert deine GPS-Daten ohne dein Wissen hinter deinem Rücken auf deinem Telefon. Teilweise dann auch sogar überträgt sie zu sich selbst. Ja. Und irgendwie Big Brother is watching you oder Big Apple is watching you, wie er dann auch der Spiegel geschrieben hat. Im Prinzip schlimmstmöglicher PR-GAU an der Stelle. So zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Da wurde dann auch nicht mehr differenziert zwischen was sind das, also sind das GPS-Daten oder sind das irgendwie, was ist das was anderes und warum passiert das überhaupt und wird das übertragen und wer bekommt diese Daten und wer sammelt diese Daten? Ja, also das war irgendwie alles wurscht. Hauptsache, die Story war schön. Und man könnte möglichst laut oh mein Gott rufen. Ja, genau. Also das ist zum Aufreger geworden an der Stelle und gefundenes Fressen wird ausgeschlachtet. Ist auch, also wundert mich jetzt auch nicht sehr. Wundert mich auch nicht. Ist halt schade, weil es halt so erstens halt den Diskurs um diese Daten per se verwässert und zweitens auch den Blick auf, was ist da jetzt eigentlich passiert und wie verhält sich das jetzt zu anderen Mobiltelefonen und anderen Dingen, die passieren. Ja, also das ist halt so ein bisschen, was mich ärgert, dass eben in der Diskussion es gar nicht mehr möglich ist, unaufgeregt drüber zu reden, weil sobald du versuchst, irgendwie zu sagen, ja, diese Datenbank gibt's, aber das ist jetzt auch nichts Neues. Das wissen wir schon seit Oktober letzten Jahres, weil da stand, das wurde das in einem Buch abgedruckt, ja, dass es diese Datenbank gibt und dass da diese Daten drin sind. Ja, da kommst du jetzt, wenn du das irgendwie so blogst, wie es zum Beispiel der Alex gemacht hat auf dem iPhone-Blog, dann kommst du irgendwie in den Kommentaren gleich in Teufels Küche, weil du verharmlost ja und das ist ja alles total schrecklich und beim Leo ja auch, also ja, ja. Das ging ja auch so, war der relativ neutral da auch dann drüber geschrieben. Ja. Und klar, also müssen ja. wir irgendwie. Und es verstellt halt komplett den Blick auf, was ist passiert und wieso ist es passiert. Ja. Man kann momentan ja auch nur mutmaßen, ja, aber man kann halt wenigstens unaufgeregt und irgendwie mit für 2 Pfennig Verstand irgendwie raten, was schief geht. Ja. Und was schief geht, ist halt wahrscheinlich, ja, dass in einem Cache, sonst würde das nicht in Library Caches Location D liegen, da nicht Daten gelöscht werden. Ja. Ob das jetzt absichtlich passiert oder nicht, ja, ich würde jetzt mal im Zweifelsfall vermuten, das wird nicht absichtlich nicht gelöscht an der Stelle, ja, dass das ein Bug ist, dass die alten Daten da weiter drin hängen. Und warum diese Daten gebraucht werden, gibt es meines Erachtens 2 plausible Ansätze. Einerseits, dass Apple eben diese Daten anonymisiert überträgt, um sein eigenes Cell-Ortungsnetzwerk abzudaten und zu aktualisieren. Was hier die Geschichte ist, die eben so vor einem Jahr oder so auch schon mal durch die Reihen ging und über die wir auch gesprochen haben, was das bedeutet. Aber das ist auch so, das ist auch eine Sache, wie gesagt, das macht Google mit Android genauso. Jedes Mobiltelefon. Das machen eigentlich alle, um eben diese Datenbasis Location Data zu Cell Towers einfach auf dem Laufenden zu halten und zu optimieren an der Stelle und auch zu lokalen Wi-Fi-Netzen und so weiter, diese Skyhook-Geschichte, alles so diese der Dreh und inzwischen machen die alle das Ding selber und deshalb brauchen sie diese Daten und deshalb, dass die an sich wirklich erfasst werden und auch anonymisiert zurückgegeben werden, da ist ein Bewusstsein dafür da eigentlich. Ja, ja, also da kannst du auch irgendwie in jede AGBs reingucken. Ich habe einen Artikel irgendwie auf Boy Genius Report, war es glaube ich, gelesen, wo halt wirklich jede AGB untereinander einzeln zerlegt hat und da ist halt Apple dabei, da ist Android dabei, also Google, da ist HTC dabei, da ist RIM dabei, da ist HP dabei mit WebOS. Also du findest da kein Mobiltelefon, dass das nicht auf irgendeine Art und Weise zumindest diese Location von Cell Towers übermitteln oder sich zumindest die Option frei hält. Ja. Gut. Der zweite Grund, warum man das machen will, ist gegebenenfalls lokal einen Cache vorzuhalten, wenn du jetzt gerade kein Internet hast und irgendwie gucken willst, ich bin jetzt im Umkreis dieser Cell Towers, wo bin ich denn, dass du dann einen schnelleren Fix bekommst. Ja. Ja. Was auch ein legitimer Anwendungsfall für diese Daten wäre an der Stelle. Ja. Ja. Gut. Das Risiko ist eben, wie gesagt, primär, dass diese Daten nicht mit einem sinnvollen Verfallsdatum versehen sind, dass sie sich anhäufen in dieser Datenbank und dass sie damit halt, wenn dein Telefon abhanden kommt, von jedem im Prinzip ausgelesen werden können. Ja. Kann man sich, also da kann man sich zu Recht über aufregen. Ich finde aber, man sollte da eben eine Verhältnismäßigkeit wahren, die einerseits dem Sorge trägt, dass es jetzt irgendwie nicht der Untergang der Welt ist und dass Apple da irgendwie Big Brother und Gedöns und alles ist total schrecklich und auf der anderen Seite, dass man auch irgendwie im Hinterkopf behält, das ist wahrscheinlich ein Bug und der wird wahrscheinlich gefixt. Ja. Genau, also es gibt dann eben jetzt in dieser Bugwelle von dieser Apple-Berichterstattung gibt es dann auch, Android macht das auch, ja, aber Android löscht die Daten schneller. Ja, also ja, und so macht das vermutlich jedes Mobiltelefon und das wird sich auch nicht vermeiden lassen, wenn du diese Location-Based Services benutzen willst. Genau. Und ja, also entweder du willst es oder du willst es nicht, aber so rein technisch willst du es, glaube ich, nicht benutzen, wenn es diesen Cache nicht gibt. Oh, und die meine Location-Based-Dinger kann man ja auch ausmachen, wenn man das nicht haben will, zum einen. Ja. Aber ich meine, das führt zur Diskussion zurück, die wir damals hatten. Was ich aber eigentlich schon noch, also was ich spannend finde, ist, dass man so schnell zu so einem Aufreger kommt. Und irgendwie ist schon an sich für so, mag ein Bug sein, was auch immer, um mal herauszustellen, dass man vielleicht diesen Bug schneller fixt oder so. Ich finde es ein legitimes Mittel, so ein Programm zu schreiben und das rauszubringen. Naja, aber ich finde es halt ein bisschen irgendwie, Also für mich ist es irgendwie seltsam, wenn dann irgendwie der Schah und die Eigner in einem Brief an Steve Jobs schreiben und der Al Franken, also der US-Senator Al Franken, ja, ja, einen offenen Brief schreibt, ohne jetzt die Sachlage so wirklich verstanden zu haben, zumindest wenn man diesen Brief liest. Ja, also es ist vielleicht bin ich auch einfach nur naiv, was die Stellung von Apple mittlerweile angeht und bin deswegen verwirrt, warum das so einschlägt. Ja, also ich finde halt an sich so die Kombination ist es irgendwie schon auch, also dass es in diesem Backup-File einfach so auf dem User-Account rumliegt und immer mit dieser Dauer da ist, das ist schon, es ist so eine Verkettung von unglücklichen Gesamtsachen an der Stelle. Naja, aber das Problem ist halt auch, dass jetzt im Netz auch schon diverse Falschinformationen kursieren, was die Details angeht. Mhm. Also ich habe jetzt schon x-mal in Kommentaren gelesen, dass jede beliebige Applikation diese Datenbank auslesen können soll. Ja, nee. Ja, nee. Das ist nicht also so. Also auf einem gejailbreakten iPhone, ja. Ja, auf einem gejailbreakten iPhone, da kann jeder alles. Genau. Ja. Aber so das ist ja auch nicht Sinn des Jailbreaks. Genau, an der Stelle. Ja, also deswegen Jailbreak. Ja, also, ja. Nee, aber so können wir ja nochmal hier klarstellen, geht natürlich nicht, aber jedes Programm auf deinem Laptop kann es. Ja, also es gibt also im Prinzip halt zwei Angriffsvektoren, dass diese Datei abhanden kommt. Ja. Und also man muss sich momentan keine Sorgen machen, dass sie übers Netz übertragen wird von sich aus. Ja. Ja. Es gibt eben, wie gesagt, diese zwei Angriffsvektoren. Einerseits, du verlierst dein iPhone. Und andererseits, jemand verschafft sich Zugriff auf die unverschlüsselten Backups auf deinem Mac. Ja. Ja. Wenn du das Häkchen bei Backup machst, verschlüsseln, dann hast du dieses Problem zumindest nicht, gegebenenfalls andere. Ja, aber so ist das mit Sicherheit. Es gibt sie nicht. Aber die Welt geht nicht unter und ich sehe mich halt jetzt schon irgendwie in nächster Zukunft jedes Mal, wenn ich sage, ich mache jetzt irgendwie was für iPhones, ich programmiere für iPhones. Ja, da habe ich letztens in der Tagesschau gehört, die sind so schrecklich und speichern die Daten. Also, was mich an der Stelle eigentlich sehr interessiert, wie Apple aus der Nummer rauskommt. Also, weil es ein PR-GAU ist an der Stelle, also muss Apple irgendwas machen. Ja. Ja, also es wird nicht nichts passieren, glaube ich. Ja. Also ganz liegen lassen. Also gerade auch so diese offenen Briefe, die muss man halt irgendwie beantworten auch. Ja. Ich meine, auch so einen offenen Brief an Steve Jobs selber dann, finde ich auch sehr lustig, also warum das dann direkt an Steve Jobs geht und nicht an die Firma oder an irgendwelchen whatever, das ist auch der Teil der Politik wiederum, der dann... Ja, das ist ja auch alles offen, also das ist ja auch alles Pressearbeit, dass man das an Steve Jobs schreibt. Klar. Zu dem Thema, welche absurden Stilblüten das treibt, habe ich irgendwie auch ein Sample aus heute rausgeschnitten. Der Heute-Sendung müssen wir eigentlich dankbar sein, weil wir irgendwie in diesem wie heißt sowas? Da gibt es einen englischen Fachbegriff. So das Bild hinter der Moderatorin, so diese, ist das ein Claim? Nee, ist kein Claim. Keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir halt auf dem iPhone, das halt hinter der Moderatorin bei der Anmoderation der Meldung stand, war ganz groß Carcassonne in der Mitte. So. Yes! Deutsche iPhones. Nur mit Carcassonne. Eben. Aber in diesem Bericht kam dann auch ein Datenschutzexperte zu Wort und den wollen wir uns mal anhören. Beim iPhone und iPad können Nutzer die Ortung zwar nachträglich abschalten, aber dazu müssten viele wissen, dass sie überhaupt aktiv ist. Nutzerfreundlicher wäre, dass man es pro Anwendung mit Doppelklick zu Anfang oder sowas in der Art festlegen würde. Dann würde ich das wissen, könnte mich entscheiden. Tja, da hätte er mal besser mal... Also erstens Doppelklick, auch schön an der Stelle. Ja, ja. Gut, das ist natürlich das eine, aber das andere ist natürlich die Sache... Alle Apps, die Location-Based-Daten haben wollen vom System, stellen genau diese Frage. Ja. Ja? Und da sagt man ja oder nein und dann hat man das in your face. Also das ist deutlicher, kann man es kaum machen an der Stelle. Ja, naja, also man muss gerechter halber sagen, Android macht es an der Stelle noch ein bisschen deutlicher, wenn du Location-Based-Services einschaltest. Dann bekommst du wohl so einen relativ großen Dialog um die Ohren geschlagen, wo dann eben nochmal explizit drin steht, ja, wir tracken auch Daten anonymer halberweise, wenn keine App läuft und tralala und tralala, tralala. Ich habe den Wortlaut jetzt gerade nicht da, aber da wird eben explizit nochmal gesagt, jetzt tracken wir auch so, was Location angeht, Cell Tower, Gedöns und Ja. Auch wenn du nichts machst damit. Ja, aber das könnte Apple auch noch machen, ist aber irgendwie auch ein gradueller Unterschied, finde ich. Und an sich der Dialog kommt beim ersten Mal. Beim ersten Mal Google Maps aufmachen, beim ersten Mal, heißt es überhaupt Google Maps? Das heißt nur Maps, aber das heißt natürlich Maps, Google-Datenbasis. Beim ersten Mal irgendwas kommt diese Frage und die meisten beantworten es halt mit ja, weil sie wollen halt die Location-Based-Daten an der Stelle haben. Und dass es nicht mehr als einmal Fragen ist, ist eine Benutzerfreundlichkeitsgeschichte, nicht eine Vertuschungsgeschichte. Ja? Weil ansonsten ist man so im Windows 7-Land mit darf ich dieses oder jenes oder die ganze Ecke. Also da ist man schnell in so einer Diskussion drin, die dann auch wieder vom Thema komplett am Thema vorbeigeht. Ja, da ist man dann vor allem auch wieder in der Situation, dass sowieso alles mit Ja beantwortet wird, wenn zu oft gefragt wird. Ja. Also das Problem an der Stelle ist halt auch, und das merkt man auch in der Berichterstattung, dass hier Menschen, die diese Technik nicht wirklich verstehen, mit dieser Technik konfrontiert werden und jetzt kluge Entscheidungen dazu treffen sollen, ohne zu verstehen, was passiert. Ja, ich meine, ein schönes Outcome wäre ja, dass mehr verstanden wird danach. Die Frage ist, ob sowas eintritt. Naja, also so an sich, ich habe halt meine Zweifel, dass irgendwie auf dem Berg stehen, mit den Armen wedeln und Scheiße schreien dazu führt, dass mehr Leute mehr verstehen. Okay. Aber ja, also, ich weiß nicht, wenn Apple die Fragen von dem Senator gut beantwortet und das dann auch öffentlich ist und genauso prominent, dann also man würde sich schon fast wünschen, dass es so eine Steve Jobs Antwort so frech schnauzig ist an der Stelle, aber das kann ich nicht lassen. Nee, das geht ja gar nicht. Also ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Also das Thema ist auf einem Niveau angekommen, wo man nicht mehr sinnvoll drüber reden kann einfach. Ja, ich denke auch, dass es ich weiß nicht, ob es viel bringt, dass wir drüber reden. Ja? Also ich bin froh, dass ich mit jemandem drüber reden kann, der mich dann nicht anschreit dafür. Ja, aber auf dem Niveau ist es halt angekommen. Weil gleichzeitig, ich finde das Bewusstsein dafür, dass diese Daten existieren in gewisser Art und Weise und auch müssen für manche Dinge an der Stelle, finde ich schon gut. Aber das geht mir für mich so in die Richtung wie Fleischesser, die jetzt nicht vom Metzger wissen wollen, so ungefähr. Sowas in die Richtung. Das regt mich halt einfach auf, wenn der Zusammenhang irgendwie nicht da klar ist. Ja, ja, wenn das ich ist vielleicht gar kein blöder Vergleich. Location-Based Services irgendwie finde ich toll, weil mein Facebook meinen Ort weiß. Ja, und an der anderen Stelle denke ich mir dann, oh, mein Facebook weiß in meinen Ort. Also diese. Naja, also das ist ja auch ein Irrweg in dieser Diskussion, dass man dann sagt, ihr benutzt ja aber doch Govalla, deswegen dürft ihr euch jetzt nicht aufregen, wenn das hinter eurem Rücken passiert. Ja, das ist natürlich genauso falsch. Ja, ja. Ja, aber so allein, also wenn ich diese Location-Dienste nicht will, dann kann ich sie ausschalten. Und wenn ich mal Maps benutze und gucke, wo ich gerade bin, dann muss ich halt damit rechnen, dass um mir diesen Dienst zu ermöglichen, technische Notwendigkeiten da sind, die dazu führen, dass Daten gecached werden. Genau. Dass diese Daten nicht gepruned werden. Das ist ein Bug und der sollte schnellstmöglich gefixt werden. Aber deswegen jetzt irgendwie die Krise bekommen, halte ich auch für übertrieben. Ja. Die Polizei, die dann ein iPhone wegnimmt und dann irgendwie merkt, dass du im Sexclub warst vor einem Monat, ja, das ist halt dann so irgendwie die, ich sage jetzt besser nicht, wer diese Stories verbreitet in der Printpresse. Aber ja. Wenn man ein Buch verkaufen will, dann muss man halt auch ein bisschen die Trommel rühren. Naja, aber das ist, ich weiß nicht, jetzt kommen wir schon, glaube ich, gehen wir schon in andere Themen von dir über, glaube ich. Ja, das aber kommt das später kommt noch. Eh noch in einer anderen Größenordnung. Gut, dann lass es auch mal genug sein an der Stelle, gerade wenn du auch gar nicht drauf eingehen wolltest. doch, ich wollte ja. Wir haben doch das ausreichend, oder? Also, ja, ja, ja. Eben. Ich wollte ja nur nicht übertreiben. Ja, ja. Wir reden eh schon ziemlich lange drüber. Ja. Gut, kommen wir zur Netzpolitik. Du hast irgendwie vor 2 Wochen was total Lustiges gefunden und ich habe mir das nicht angeguckt und habe dann irgendwie in Berlin auch vergessen, dass es stattfand und wollte eigentlich sowieso hören, was du so dazu zu erzählen hast. Okay, das kommt jetzt aus dem... Und, es gibt da einen Ideenwettbewerb der Bundesregierung und vorneweg ist Happe, unser Innenminister. Und das Ding heißt Vergessen im Internet. Also das ist jetzt keine Zustandsbeschreibung, sondern eine also es ist nicht Vergessen im Internet, sondern es ist quasi, wir wollen das Vergessen im Internet gerne haben. Genau, also das ist praktisch so ein mehr oder weniger Wettbewerb, der so um dieses ganze digital-Radiergummi-eske Thema so rum sich präsentiert und eben mit unserem neuen besten Freund Hans-Peter Friedrich, Dr. Hans-Peter Friedrich. Ja, sehr wichtig. Ja, muss man schon auch dazu sagen. Mhm. Also schirmherrentechnisch passiert. Und ja, da ist ein Ideenwettbewerb, wo es dann darum geht, dass man irgendwie Ideen einreicht in die Richtung. Und es gibt da irgendwie drei Kategorien für Ideen, glaube ich, oder? Also einerseits so technisch irgendwie, so wie du den neuen Radiergummi jetzt erfindest, wie der dann technisch funktioniert. In den drei Kategorien Bewusstsein schärfen, Umgangsformen und Regeln und Technik des Vergessens. Ja. Ja, so das also, Vergessen im Internet. Ich denke, die ersten zwei, die sind ja sogar noch halbwegs sinnvoll an der Stelle. Ja, irgendwie Bewusstsein schaffen. Ja, das also wäre sinnvoll an der Stelle. Und Umgangsformen, ich weiß, das ist ein bisschen irgendwie das, also wir brauchen irgendwie Benimmregeln im Internet, als ob es die nicht schon gäbe. So diese Netiquette-Geschichte und ja, also Bewusstsein schärfen an sich eigentlich eine tolle Sache. Die Frage ist halt eben, aus welcher Ecke und wie. Also da ist mehr so die Frage, wem man da was zutraut. Und habe selber natürlich und nicht so viel, aber an sich eigentlich, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ich finde es auch hauptsächlich vom Namen her irgendwie lustig und absurd. Und, so die Bestrebungen in die Richtung sind ja an sich auch nicht, sind ja schon zu befürworten, da irgendwas zu machen und irgendwie Aufmerksamkeit zu lenken. Aber also ich würde das jetzt eingrenzen auf Bewusstsein dafür schaffen. Deswegen ist auch der Titel so falsch gewählt, weil Vergessen im Internet gibt's halt nicht. Ja? Das kannst du dir voll abschminken. Ja, da brauchst du auch nicht anfangen, irgendwie einen Ideenwettbewerb für technische Lösungen rauszurufen, weil nee, das Internet ist dafür gemacht, dass man Daten kopiert und überträgt. Und wenn du versuchst, da irgendwie Vergessen reinzubauen, dann kann das nur von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Ja, also das ist auch so, der Fokus ist halt eigentlich, sollte ein anderer sein. Also Umgang mit dem Internet und so weiter und so, das ist ja Medienkompetenz eigentlich. Ja, also das ist so, das wäre das M-Wort. Ja. Das M-Wort, das magst du nicht. Nein, aber das ist halt, klar, es ist Medienkompetenz, ja, aber das ist halt auch so ein überstrapaziertes Wort. Ja, du merkst, auch du darfst Wörter falsch sagen. Ich. Ja, ja. Als ob ich das nicht dauernd machen würde. Ein überstrapaziertes Wort, unter dem halt jeder was anderes versteht. Ja, und irgendwie das dann auch so immer als Etappensieg irgendwie gefeiert wird, obwohl es halt irgendwie auch ein Prozess ist. Ja? Also ich werde in meinem Alltag ständig mit Dingen konfrontiert, wo ich auch erst Medienkompetenz erwerben muss, um mit denen richtig umzugehen. Ja. Ja. Und irgendwie zu sagen, so, wir nehmen jetzt den Rentner Rudolf K. und machen den jetzt in 2 Wochen Internet fit, dass er seinen Führerschein bekommt und dann ist er medienkompetent. Nee. So geht das nicht. Nee, ja, so geht es halt auch nicht mehr. Aber ich meine, das ist ja ein Teil dann dieser Medienkompetenz eigentlich schon wiederum, dass du weißt, es ist ein Prozess inzwischen und es ist nicht mehr, es ist keine Sache, die man sich mal irgendwie aneignet, wie eine Tischetikette oder so. Die Medienkompetenzkompetenz. Ah, die Medienkompetenzkompetenz. Hat Europa die oder geben sich die Trolle selber? Wer sich jetzt irgendwie leicht irritiert vorkommt, der hat nicht verstanden, dass das gerade ein Stoiber-Zitat war. Genau. Ja, aber so mal noch mal dran, also der Fokus ist halt wieder irgendwie in die falsche Ecke an der Stelle, wenn man es mal ernsthaft beleuchten will und nicht irgendwie sich nur darüber lustig machen will, weil gerade eben so auch da rauszustellen, das ist schon erste, also mit dem digitalen Radiergummi auch wieder irgendwie eine Einladung zu kommen und den toll zu finden wiederum, ja, als technische Lösung, das ist einfach nach wie vor daneben. Ja. Ich finde es halt auch komisch, dass da irgendwie, also was die Schirmherrschaft angeht, oder die Jury ist es ja, da ist dann auch Konstanze Kurz, glaube ich, am Start. Ja, genau, die Konstanze ist da mit am Start. Es hat irgendwie auch so gerade in dem Kontext von digitaler Radiergummi, dass der CCC jetzt irgendwie da in Form einer Sprecherin an einem Wettbewerb für den digitalen Radiergummi im Prinzip mitmacht, irgendwie auch eine seltsame Geschichte. Ja, das ist schon auch schwierig an der Stelle, auch wer da insgesamt mitmacht und wieso und was es bedeutet und Es ist aber so die Frage immer, ich meine, ich weiß nicht, ob die den kompletten Inhalt dann schon gewusst hat, wie sie gesagt hat, sie macht mit zum Beispiel. Das ist ja, also ich habe jetzt nicht, ja, ne? Ich habe jetzt nicht nochmal nachgefragt an der Stelle zum Beispiel, aber ich fand es auch dann sehr absurd, weil sie gerade schon auch. Ne, aber vielleicht ist ja die Argumentation auch, man muss verhindern, dass sie irgendwie so viel Zeit auf diesen Radiergummi verschwenden und irgendwie gleich sagen, das ist Blödsinn. Aber, ja, also an sich in so einem Prozess irgendwie mitzuwirken, da bin ich nicht so dagegen wie andere. Ja. Ob man viel reißen kann, weiß ich nicht. Ja, und in welche Richtung man was reißt. Ach, naja. Genau, also da ist so ein Wettbewerb. Ihr könnt ja mitmachen, wenn ihr auch was vergessen wollt. Wir rufen dazu auf, da mitzumachen. Vielleicht und sich tolle... Doch, vergesst es nicht, da mitzumachen. Also ich fände es ja schön, wenn so wirklich einen großen Beitrag von die Technik des Vergessens, ja, wirklich absurdeste Ideen da reinkommen, die dann vielleicht auch ernst genommen werden. Also sowas wie der Radiergummi oder sowas. So, ja? Daten, die man nur ausdrucken kann und dann irgendwie wieder einscannen muss. Man kann es ja irgendwie so mit PDF... Faxersatz. Genau, so irgendwie alles in ein PDF packen, das man nur einmal drucken kann. Und dass sich danach irgendwie auch nicht mehr lesen lässt. Und dann muss man das immer ausdrucken und neu einscannen. Und dann ist das irgendwie auch, dann passt das zielgruppentechnisch auch zusammen. Also das würde mich gerade bei der Technikseite würde es mich echt freuen, wenn ein paar von euch einfach mit absurden Ideen da mitmachen und mal gucken, was da kleben bleibt. Also das ist irgendwie so, weil die Seite finde ich total sinnfrei in so einer Geschichte. Und warum nicht? Naja. Vergessen im Internet. Der kleine Harpe möchte im Internet abgeholt werden, sozusagen. Ja. Ach, und eine kleine Anekdote zu dieser Webseite. Ja. Also mal abgesehen davon, dass die jetzt nicht so grandios ist per se, ist ja so, dass dieses Grußwort von Harpe gleich da so einen großen Block einnimmt und auch ganz komisch mitscrollt, wenn man irgendwelche Kategorien auswählt. Also so an sich ist die Webseite schon der Hit. Wenn man diese Tabs da innen drin anklickt, dann scrollt der Harpe irgendwie ständig durch. Keine Ahnung, also der Text erinnert sich nicht und scrollt sich mit. Aber was ich sehr, sehr spannend fand, dass das am Anfang halt nicht Text war, und am Anfang ist wirklich so ein paar Wochen lang, sondern das war ein Bild. Und es war nicht mal so, dass für so einen fucking öffentlichen Wettbewerb da irgendwie ein Alt-Tag oder der Text irgendwie hinterlegt gewesen wäre. Das heißt, es war nicht mal irgendwie nicht barrierefrei. Erreichbar, so barrierefrei. Genau. Und das finde ich dann bei sowas schon immer erbärmlich, wenn es so ein technikfokussierter Wettbewerb ist. Da hat man jetzt nachgebessert. Obwohl das halt auch ein idealer Zustand eigentlich gewesen wäre, um so das Vergessen im Internet zu fördern. Ja, also gleich Meter quasi. Genau, ja, hätte man gleich ein Bild reinpackt, dann kann man zumindest den Text nicht rauskopieren. Ja, wenn du schon mal in dieser Branche gearbeitet hast, dann ist es durchaus eine Anforderung. Ich weiß. Bei manchen Menschen, dass das nur Bilder sind. Ja. Tja. Naja. Okay. Naja. Gut. Kommen wir zu ernsteren Themen. Die Vorratsdatenspeicherung oder die Mindestdatenspeicherung, um auch im Jargon zu bleiben. Ja. Die kommt jetzt. Ja, also da. Ich dachte, die ist rot, habe ich gehört im Twitter. Die ist rot? Also tot, aber. Nein. Wo denkst du hin? Sich verhört bei uns. Nein, das ist halt irgendwie. Also erstens kommt sie ja bei Apple, habe ich gelesen. Ja. Also die Apple-Jünger haben ja die Vorratsdatenspeicherung in der Hosentasche eingebaut. Aber ich verstehe schon. Aber du ganz deinen persönlichen Groll gegen dieses Buch musst du später schon noch. Nein, das ist jetzt gar nicht gegen das Buch gegangen eigentlich, aber da kommen wir dazu. Die Vorratsdatenspeicherung wird jetzt über die EU durchgeprügelt. Ja, zumindest lässt sich das jetzt abschätzen. Die Frau Malmström verschickt momentan so erste Mahnungen sozusagen an die Mitgliedstaaten. Mhm. Wir haben eine bekommen, Österreich hat eine bekommen, Schweden hat eine bekommen. Was ist das? Ist das eine fiese Rüge oder ist da schon was dran? Oder? Da hängt dann relativ bald monetär was dran. Mhm. Also das ist jetzt gerade noch eine Mahnung sozusagen und dann irgendwie ab in 2 Wochen oder sowas. Oder nee, längere Frist. Aber es droht eine Geldstrafe, eine empfindliche Geldstrafe. Und dementsprechend ist natürlich jetzt Handlungsbedarf sofort. Und da kann man jetzt mit rechnen, dass das die nächsten Wochen dann ein bisschen an Fahrt aufnimmt, dass sich Harpe und Leute, die Schnarri ein bisschen noch streiten und dann vermutlich auf einen faulen Kompromiss sich einigen und das dann irgendwie relativ zügig durchs Verfassungsgericht auch durchgeprügelt wird und dass wir dann das haben. Okay. Also zumindest, also in Österreich ist das ähnlich absehbar. Da wird es wohl noch bis Ende des Jahres dauern, wenn ich das richtig einschätze. Und in Schweden sind sie irgendwie auch am Rotieren. Da habe ich allerdings momentan nicht so den Einblick, was da so den gesetzlichen Prozess angeht. Mhm. Und aber das basiert jetzt auf einem Prüfbericht hier von der EU. Ja, also es gibt halt die Vorgabe der EU, dass wir brauchen Vorratsdatenspeicherung, das können wir nicht ermitteln und das ist die Kriminalität im Internet und Sie wissen ja, die Terroristen. Und jetzt haben wir festgestellt, die Deutschen haben dieses Gesetz ja immer noch nicht und die haben da dieses leidige Verfassungsgericht, das da eben Striche durch die Rechnungen macht. Und naja, also jetzt muss man Butter bei die Fische und wir brauchen das und sonst können die Polizisten ja nicht arbeiten. Und deswegen passiert das jetzt über kurz oder lang, denke ich. Mhm. Und man hat jetzt natürlich auch als deutscher Politiker, um dann die Kurve noch zu kriegen, immer die schöne Argumentationshilfe, ja, aber wir wollen ja eigentlich, aber EU sagt, wir müssen jetzt. Ja, aber also gerade so aus CSU-Nasen irgendwie so sich von wem anders was sagen zu lassen, geht in anderen Aspekten naja, also, wieder nicht. Nein, also die CSU hat das, oder die CDU, CSU an der Stelle hat ja das Problem gar nicht, weil die sind ja gegen Kinderpornos und gegen Terroristen. Und deswegen brauchen die ja sowieso die Vorratsdatenspeicherung. Die FDP hingegen hat jetzt keine Prozente mehr und deshalb braucht die nicht mehr. Das auch, aber die FDP kann ja sagen, wir hätten ja gerne, aber die EU zwingt uns. Mhm. Juhu, aber das Bundesverfassungsgericht hat es erstmal doch sausen lassen. Insofern, wie wird so ein Konflikt dann aufgelöst? Nee, also die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht damals, die war ja schon relativ klar eine Vorgabe an ein neues Gesetz, was so die Rahmenbedingungen sind, die es zu erfüllen gibt, damit man das abnicken kann. Insofern ist das jetzt keine große Herausforderung, das so zu schreiben, okay, dass es dann so auf dem kleinen Dienstweg mal schnell gesetzt werden kann. Eieieiei. Nun ja. Ich denke, das war es dann auch mit der Depression. Also jetzt zumindest, was die Tagesaktualität angeht. Ich habe dann, du hast es ja schon kurz angekündigt, ich habe dieses Buch gelesen. Ja, ich habe so gehört, es gibt so ein Buch, da ist so ein Pac-Man drauf. Genau. So ohne. Ich habe das hier mal Reading So You Don't Have To genannt, in Anlehnung an Sie, Frank. Mhm. Ja, ist leider wirklich der Fall. Also, mir hat es jetzt gar nicht zugesagt. Das ist das neue Buch von Constanze Kurz und Frank Krieger, beide Sprecher oder Sprecherinnen, besser gesagt, vom CCC. Und die haben jetzt ein Buch geschrieben über die Datenfresser, wie Staat, Konzern und sonstige Spackos unsere Daten fressen und gegen uns verwenden und was man dagegen tun kann. Ich habe jetzt den Untertitel mal gefreestylt, aber so ähnlich geht der, glaube ich. Und das Buch besteht jetzt aus Dreiviertel Einführung in Thematiken wie was ist ein Mobilfunknetz, wie funktioniert das mit dem Roaming und welche Ortsdaten werden da erhoben oder können da erhoben werden, was ist eine IP-Adresse und wie kann man die gegen mich verwenden und diese Thematiken, so wie funktioniert Venture-Kapital, ja? was ein ganzes Kapitel lang über eine sehr seltsame ans Prosa schrammende Beispielkonstruktion erklärt wird, wo dann irgendwie Peter, Paul und Mary eine Firma gründen, die mybelovedpet.com heißt. Okay. Und dann irgendwie Tierbesitzern oder Tierliebhabern einen Webdienst bieten und den monetarisieren wollen und dabei in die dunkle Höhle des Venture-Kapitals und der Datenfresser abrutschen. Okay. Und am Ende halt ihre Kunden verkaufen an den Großkonzern. Und die Einführung soll deshalb mit rein, weil man eben drüber sprechen will im späteren Verlauf des Buches, wer die Interessensgruppen sind. Erstens das und zweitens halt, weil man ein Bewusstsein dafür schaffen will, dass diese Firmen, wenn es ein solches Monetarisierungsmodell ist, wie da besprochen wird, dass es halt darüber funktioniert, dass du Datensätze verkaufst und dass du mehr Geld für Kunden oder Datensätze bekommst, die mehr Informationen von sich preisgeben und deswegen besser bewerbbar sind. Mhm. Ja, also an sich alles richtige Informationen, zumindest das meiste, ja, aber halt immer mit diesem Unterton, das sind alles die Bösen und das kann alles gegen dich verwendet werden und hab doch bitte Angst vor deiner IP-Adresse. Und also es schwingt immer so alles so ein bisschen mit, so das ist ja irgendwie alles gar nicht so super. Und darum sollte man sich ein bisschen Sorgen machen, so ganz grundsätzlich. Es gibt dann natürlich auch das Kapitel über Google, Facebook und Apple, mhm. ja, wo halt wirklich dann mehr oder weniger vom Leder gezogen wird und halt teilweise auch in Formulierungen abgerutscht wird, wo ich mir denke, das hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun. Da werden Sachen impliziert, die halt so gar nicht stimmen. Okay. Aber es passt halt einfach schön ins Bild, das man malen will. Ich habe gerade den Absatz zu Apple, der ärgert mich halt besonders, weil da kenne ich mich aus. Ja. Ja. Bei den anderen jetzt nicht so, deswegen kann ich da nicht irgendwie jedes Detail rauspicken, was da falsch ist, wenn da was falsch ist. Mhm. Ja, aber so, ich hab mal diesen Satz rausgeschrieben und ich zitiere den jetzt mal und dann reden wir drüber, was wir davon halten. Okay. Ja. Schafft, also es geht im Vorfeld erstmal darum, dass es ja diese schrecklichen Regeln für den App Store gibt und dass man da sowieso kaum reinkommt. Ja. Und dann schafft es der Entwickler aber, dass sein Programm im App Store auftaucht, hat er auch gute Chancen, an die Daten der Telefon- und Computernutzer zu kommen. Jedes der kleinen Programme hat Zugriff auf eine ganze Reihe persönlicher Informationen über den Benutzer. Beim iPhone gehört dazu die Telefonnummer, die verwendete E-Mail-Adressen und zugehörige Einstellungen, allerdings ohne die entsprechenden Passwörter. Auch die Suchhistorie des Browsers wird an die Anbieter der Programme im App Store übermittelt. Und selbst die Lokationsdaten sind dabei. Mhm. Und dann denke ich mir halt, ihr wollt hier aufklären, ja, und ihr erzählt einen Scheißdreck, dass es nicht höher geht. Ja, also Telefonnummer, ne, erstes ja. Beispiel. Ne, es gibt keine offizielle API, die Telefonnummer zu ermitteln. Und es gibt einen Einstellungspunkt, den man auslesen kann, wo ab und zu die Telefonnummer drin steht, auch nicht immer. Und wenn du das tust, dann kommst du nicht in den App Store rein. Ja, ich wollte gerade sagen, weil im Gegensatz zu einem Desktop-Computer, wo ich weiß, wer du bist, weil du es eintragen kannst, wer du bist, hast du im Adressbuch auch nicht die Information, wer du bist, mit drin. Und das ist auch keine technische Hürde gewesen, sondern eher eine politische Einstellung an ja. der Stelle gewesen. Und ich als Programmhersteller hätte das eigentlich ganz gerne, weil dann mache ich dir deinen Spieler automatisch, also für Carcassonne oder so. Ja. Also ich die Daten fürs Gute nutzen. Ja? Ja, ja. Aber das kann ich auch nicht. Deswegen ist auch so eine nein. Geschichte, nein, das geht nicht. Die Lokationsdaten nach Einwilligung. Ja. Nach Einwilligung dabei. Und was ich halt das Allerhöchste finde, ist wirklich so dieser Halbsatz. Auch die Suchhistorie des Browsers wird an die Anbieter der Programme Apps übermittelt. Schwachsinn. Ja? Ja, es gibt eine Sicherheitslücke, mit der man Safari History auslesen könnte. Ja? Aber übermittelt wird da gar nichts an die Programmierer. Ja. Ja? Und wenn du diese Sicherheitslücke ausnutzt, dann bist du auch ganz oben auf der Abschlussliste, was automatische Symbolerkennung und nicht in den App Store reinkommt. Und das hier angeht. Ist ja schon auch ein Zitat aus dem Buch. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Weil das sind natürlich schon an sich zu unseriöse Panikmach-Geschichte. So, ich habe ja das Buch nicht gelesen, aber so allein der Absatz jetzt macht schon auch so eine, ja, es ist okay, ein Bewusstsein dafür zu haben, was da passiert und wie es passiert. Aber das ist ja so, dann traut sich meine Mutter wieder nicht mal auf ihr Gerät, wenn sie sowas ja, liest. Und ja? Das ist ja eben genauso die Geschichte, die mich an dem Buch auch so tierisch nervt. Das ist eben geschrieben für jetzt in deinem Fall deine Mutter, die du ganz speziell meinst, mhm. nicht so als Stand-in oder mhm. es ist halt geschrieben für Menschen, die sich mit diesem Internet nicht auskennen, ja. Ja, die gerne so ein Bewusstsein dafür geschaffen bekämen, ja, was kann ich denn machen und was ist da los, aber dann müsste man dieses Buch halt auch unaufgeregt schreiben und sachlich und nicht so irgendwie aus ideologischer Verbrämtheit da solchen Dreck reinschreiben. Ja. Geht es insgesamt dann so weiter in dem Stil oder ist das jetzt also speziell diese Apple-Geschichte? Weil diese Apple-Geschichte ist schon nochmal extra, weil extra schlimm. Ich mein, ja, also da muss man ja auch nochmal ein bisschen Abstand von nehmen, weil irgendwie nur, also da haben sie ja einfach eine schizophrene Haltung, die lieben. Oder vielleicht auch einfach keine Ahnung. Ja? Nee, insgesamt. Also du siehst das Panel, das hat nur Macs vorne dran, aber immer draufhauen ordentlich, weil es macht am meisten Spaß. Und also man kann schon auch sinnvoll draufhauen. Es gäbe da gute ja, ja. Punkte, aber es ist viel, das, viel das ist ja das, was mich am allermeisten ärgert. Dass es genug Angriffsfläche gäbe, ja. aber man sich immer diese total dämlichen, aus der Luft gegriffenen Blödsinnsargumente besorgt. Ja. Ja. Aber das nur am Rande. Nach diesem ganzen, wir erklären dir die Internetwelt und machen dir dabei ein bisschen Angst, kommt dann noch so ein ganzes Kapitel Kurzgeschichte, wo die Welt von morgen skizziert wird. wo dann irgendwie der so und so wacht morgens auf und ihm wird von seinem Newsbot dann irgendwie schon mal die Nachrichten vorgelesen und das liest ja außer ihm sowieso niemand mehr Nachrichten, weil die alle nur noch irgendwie Celebrity News und Germany's Next Topmodel gucken, weil man doch das Internet wird man ja auch blöd. Da ist schon oft dieser Schirmacher-Ansatz ist da durchaus auch schon so ein bisschen unterschwellig mit drin. Geht dann weiter in irgendwelche Anwaltskanzlei Gesumse über Übernahmen von Firmen und Daten und wie schlimm alles in der Zukunft werden könnte. Also eine, okay. so eine Dystopie, die halt dir sagen soll, wenn du jetzt nicht was machst, dann passieren schlimme Dinge mit dir, deinen Daten und deinen Kindern. Ja. Rein belletristisch jetzt nicht irgendwie so das Allerbeste, aber ich kann man hinwegsehen. Als solches auch gekennzeichnet, oder ist es wirklich so eine Das ist so, also als Dystopie da gekennzeichnet, okay. Ja. Also so als also auch nicht aus was Blick in die Zukunft. Ja, aber was wird passieren oder wirklich so als was wird passieren, wenn du jetzt nicht aktiv wirst? Was könnte also passieren? Also es ist auch nicht so eine aktive, so ein Aufruf ist, da kommt dann eben erst danach. Ja, also es ist halt erstmal so ein Blick in die Zukunft, so Geister zukünftigem Weihnacht mäßig. Okay. Ja. Und am Ende kommt dann das Kapitel, mit dem dann auch auf dem Buch hinten geworben wird, der Wegweiser in die digitale Mündigkeit. Da werden dann dir Dinge empfohlen, wie du dann in diesem Internet möglichst wenig Spuren hinterlässt. Ja, das ist so Hauptmaxime. Mhm. Es wird dann geschrieben, ja, man muss jetzt nicht Eremit werden und man kann in diesem Internet ja trotzdem ein bisschen mitmachen. Aber vorsichtig sein, Beine zusammenhalten, ja, aufpassen mit den Daten, ja, und irgendwie erstmal lieber abwarten und wenn es dann einen neuen Dienst gibt, erstmal ein halbes Jahr warten, könnte ja sein und so und erstmal die anderen irgendwie in die Grube fallen lassen und sicher ist sicher und in der Datenhölle ist man gleich und lieber ein bisschen vorsichtig. Okay. Das ist dann so Fazit. Interessant konservativ jetzt für das CCC-Umfeld. Ich weiß nicht, also gewohnt konservativ, würde ich fast sagen. Ja, also gerade was diese Sachen angeht, ja, ist es ja, da fällt jetzt der CCC nicht durch Spaß am Gerät auf im Internet. Ja? Also da ist man sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr konservativ und hat auch viel Ideologie einfach am Start, die da verhindert, dass man sich mit den Sachen überhaupt auseinandersetzt. Ja, und das finde ich gerade in dem Kontext halt echt schwierig, weil es ist immer so eine Chancen-Nutzen-Abwägung und es ist gut, ein Bewusstsein dafür haben, Chancen-Nutzen, das war auch falsch, Kosten-Nutzen oder auf alle Fälle die Probleme, die so auftreten können oder die, wenn dann was wirklich entsprechend schief läuft oder die Daten so gesammelt werden und so benutzt werden, was denn es dann heißt, steht ja immer einem Wert gegenüber, dass du den Dienst und so weiter benutzt und da sich gut damit auseinanderzusetzen und so ein Bewusstsein dafür zu haben, finde ich wichtig und ich finde auch mein Freundeskreis, der dann entsprechend nicht auf Facebook und so weiter ist, aus einer gewissen Ideologie raus, aber oder auch aus einer klaren Abwägung raus, also es gibt viele Geschichten, finde ich auch vollkommen okay. Ja. Aber es ist halt irgendwie mehr als nur so, mach das mal nicht, weil vielleicht ist das alles schief und böse und sonst irgendwas. Also mach dir Gedanken, warum so eine Firma sowas macht. Ja, also das finde ich auch gerade bei so umsonst anbietenden Datensammlern schon auch wichtig. Ja, weil irgendwie, okay, jenseits der die verfolgen irgendeinen Zweck und die machen irgendwas damit und wenn die Daten verkaufen, dann tun sie es vielleicht auch. Ja, finde ich damit ab und geh damit um, wie du willst. Ob du jetzt irgendwie noch lustig sabotieren willst und irgendwie falsche Freunde eintragen und die Datenbasis zu vergiften oder ob du halt wenig angibst oder was auch immer du machst, finde was raus und hab eine gute Haltung dazu. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich auch in der Hauptsache kritisiere in dem Buch, ist, dass man überhaupt nicht ernst nimmt, dass da auch Nutzen da ist. Okay. Ja? Dass bei jemandem, der das tut, der ist nicht dumm und verkauft einfach mal seine Seele an Amazon oder an Apple oder an Google oder an Facebook, weil ihm die Werbung eingeredet hat, er müsse das jetzt tun, sondern weil er für sich dann persönlichen Nutzen draus zieht. Ja, und wenn ich das nicht anerkenne, wenn ich nicht so weit auf jemanden zugehen kann, zu sagen, so, du machst das jetzt hier, aber überleg doch mal, was das dann bedeutet, sondern sage so, ja, kann man schon machen, verstehe ich nicht, weil es ein bisschen doof. Aber wenn du das schon machst, dann sei lieber vorsichtig. Ja? Also das sind halt so die zwei Herangehensweisen, die ich da kontrastieren würde und wo meines Erachtens dann die falsche gewählt wurde. Mhm. Und also diese, also es ist so, die Hacker-Elite erklärt uns die Welt, ja? und wir, die dummen Nutzer, sollen mal gefälligst aufpassen. Und diskutiert wird sowieso nicht, weil es wird die Wahrheit verkündet. Das merkt man auch ganz deutlich dann, wenn es eben um kritische Stimmen geht. Ja, es gibt ja da so diese Post-Privacy-Bewegung, wie sie im Buch so schön beschrieben wird. Oder auch Spackerier, ja, oder die Spackos. Und da gibt es auch einen schönen Satz. Ist es eigentlich wirklich auf dem Kongress entstanden? Oder? Ja, ja. Also Jahresrückblick vom haben wir hier auch so die ich weiß schon, ja. So die Post-Privacy-Spacken sind wirklich auf so, ja. Dieser Ausspruch von Constanze ist so der Ursprung mit den Schmuddelkindern spielen wir nicht. Ja, ja. Und das steht dann auch im Buch so. Oder du machst das Constanze eigentlich immer ganz gern. Ja, die macht tolle Radiohörspiele. Ja, ist doch so. Ja, ja, aber das ist irgendwie so. Ja, ich kann ja differenziert gut und schlecht finden. Ich muss ja nicht irgendwie alles scheiße finden. Ne? Dafür gibt es ja andere. Ich wollte zitieren, was da zur Spackeria und zur Spackos in dem Buch steht. Und das ist auch so schön. In manchen Kreisen, in manchen Kreisen, vorwiegend im Umfeld von sogenannten Social-Media-Experten ist es üblich, das Ende der Privatsphäre der Datenprofiteure von Google und Facebook und Co. nicht nur für unausweichlich zu erklären, sondern zum Programm zu erheben. Und allein dieser zwischengeschobene Satz, vorwiegend im Umfeld von sogenannten Social-Media-Experten, ja, ist ja auch erstens komplett falsch und zweitens irgendwie auch, was soll das? Ja, aber im Endeffekt heißt es, Sascha Lobo hat gesagt das. Ja, ja. Da brauchen wir auch nichts vormachen. Nein, das ist klar, heißt das, aber das ist ja gar nicht wahr. Ja. Yeah. Da wird irgendwie die Gegenposition diskreditiert, ganz deutlich und bevor man überhaupt da nachdenkt. Ich wollte gerade sagen, aber differenziert drauf eingegangen wird auch nicht, oder? Nee, das sind insgesamt 1,5-2 Seiten so und da wird halt gesagt, so ja, das machen die und die sagen dann, da wird von alles von besser und die Gesellschaft genießt am Internet, weil da alles transparent ist, aber das ist ja voll naiv und dumm und ist ja gar nicht wahr und das bringen sich ja auch Leute um, weil sie im Internet geoutet werden und deswegen sollte man nicht auf die hören, weil die haben ja eh nicht recht. Ja, dann. Das ist jetzt so. Also vom Tonfall her, also mal abgesehen davon, dass man natürlich auch deine persönliche Haltung zu dem Thema nicht außen vor lassen darf, ja, die schwingt ja bestimmt auch mit. Ich sehe mich jetzt nicht als Teil von einem oder anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt irgendwie zwangshaftig Buttons verteile und Sippen habe. Ich finde das wichtig, dass diskutiert wird, ja. Deswegen verteile ich auch diese Buttons, weil ich es gut finde, dass mal jemand diskutiert. Ja. Ja. Ich beziehe jetzt keine absolute Post-Privacy Policy für mich oder für andere und für andere sowieso nicht. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass jemand mal hinterfragt und irgendwie diese verbrämte 80er-Jahre-Scheiße mal dem Internet gegenüberstellt, wie es heute ist und dann irgendwie überlegt, wo man da vielleicht Sachen neu denken muss. Ja. Das war ja so die große Stärke damals, ja, dass man weit in die Zukunft blickend Sachen neu gedacht hat. Dass man sich da an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, tu wat, ja, wir denken jetzt hier mal so, wie das in der Zukunft wird. Ja? Und wir sind halt jetzt in der Zukunft und wir können nicht die Denke von damals, wie das in der Zukunft wird, als die Denke für wie ist das jetzt und wie ist das in der Zukunft wieder weiterverwenden, sondern wir müssen uns mal wieder an den Tisch setzen und sagen, tu wat, ja, und neu denken. Ja? Und das würde ich unterstützen und deswegen verteile ich auch diese Buttons. Ja, ja. Ja? Und wer zum Nichtdenken aufruft, den finde ich erstmal nicht so super. Ja. Was mich an der Stelle hat auch nervt, ist immer von Post-Privacy und Ende der Privatsphäre und so weiter als Begriff und als stehende Sache gesprochen wird, als wäre das so eine einheitliche Meinung von irgendjemandem. Also es ist schon so, es ist natürlich eine Tendenz, ja, die in die Richtung geht, aber als wäre das schon so eine Generationen von Menschen, die eine Haltung repräsentieren, die ganz klar ist oder so. Ist es nicht, ja? Da gibt's, dann frag deine drei Post-Privacy-Spacken, die sagen alle was anderes, wenn du sie schon so nennen willst. Ja. Aber das ist ja auch gut. Aber da kannst du, ja, ist ja auch okay. Aber deshalb kann man auch nicht so das pauschal ablehnen in so einem Nebensatz oder auch nicht so machen. Also ich finde, so, da ist so viel, Ja. Also vor allem, wenn man halt vorher auf Twitter gesagt hat, es wäre die Antwort auf die Post-Privacy-Bewegung. Ja. Und dann sind das irgendwie so 2,5 Seiten mit, ihr seid doch eh alle doof. Ja. Naja. Es hat eine Antwort und dann kommt 42 raus und dann muss man sich nochmal die Frage überlegen. Oder so ähnlich. Ja. Naja, also ich habe das Buch gelesen, ich war nicht so begeistert. Kann man also kleine Empfehlung? Kann man jetzt vielleicht so den letzten 10 Minuten entnehmen oder wie auch immer lang? Das hat, glaube ich, länger gedauert, oh mein Gott. Ja. Tut mir leid. Aber noch nicht in 3DS legen. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das kann jeder, also ich rufe dazu auf, sich gegebenenfalls selbstkritisch ein Urteil zu bilden, wenn man zu viel Zeit hat. Ich habe mich da echt durchbeißen müssen, überstellen, aber ja. Also es ist jetzt auch. Warum hast du es eigentlich getan? Ich bin nicht Zielgruppe. Ja, also ich habe es getan, weil es mich interessiert, was die schreiben. Ja, ja. Also sowieso schon aus einer Beobachterperspektive so ungefähr. Ja. Also ich dachte eigentlich ursprünglich, ich erfahre da Neues, deswegen habe ich es mir eigentlich gekauft. Ja, weil ich gedacht habe, so, hier wird jetzt weiter diskutiert. Ja, also hier werden irgendwie neue Gedanken formuliert und also ich bin ja naiv. Aber hier wird irgendwie so. Das ist jetzt wichtig, dass ich das lese, damit ich verstehe, wo der Diskurs hingeht. Mhm. Ja, aber gar nicht halt. Also ist es in der Ecke irgendwie auch nicht. Weiß ich, hat der Club auch nicht. Hat der Club auch keine zukunftsweisende Thematik? Ist eher so. Nicht mehr leider, ja. Ja. Also es gibt ja vielleicht in anderen Bereichen noch Zeug, aber so gerade in der Ecke. Es gibt im Club halt auch viele Leute, die eigentlich so gute Ideen hätten. Ja, aber ja. Die sind halt momentan die Sprecher. Aber, naja. Ja, ich fand es nicht super. Muss man jetzt, glaube ich, nicht nochmal sagen. Ja. Kommen wir zu den Hörerkommentaren. Einfach mal harter Cut. Ja. Die Hörerkommentare. Mit oder ohne Location? Ich glaube, diese Audioboos haben teilweise sogar eine Location. Ja, aber auch, wenn man okay gesagt hat in der App. Ja. Kann man als auch im Netz direkt nachgucken. Ja. Wir fangen an mit einem Safari-Problem. Hallo, liebe Fanboys. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem spaßbringenden, gewinnbringenden, lebensverbessernden Podcast. Ich hätte da mal eine kleine Frage und zwar, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber zumindest seit Safari-Version 5.0.5 fängt der an, sämtliche HTML5-Videos, also keine Flash-Videos, sondern H.264, was direkt eingebunden ist, beim Seitenstart zu laden. Also ich gehe auf irgendeine Webseite und da ist ein Video und dann wird das sofort geladen und auch schon gleich abgespielt. Sofort laden wäre ja in manchen Situationen okay, aber das, was sie sofort abspielt, ist ziemlich beschissen. Also wenn dann 3 Videos sind, laufen die sofort gleichzeitig los. Und ich habe bis jetzt nicht gefunden, ob man das irgendwo abstellen kann. Oder ob das nur bei mir ist, oder ob das irgendwas mit Click-to-Flash zu tun hat oder so. Keine Ahnung. Also ist möglich, dass andere Leute auch das Problem haben. Und wenn ihr mir da helfen könntet, wäre das ganz toll. Und macht weiter so. Bis dann, euer Jan David. Oh. Er hat gesagt, schönen Gruß nach, aber er hat ja nicht gesagt, woher er ist. Schönen Gruß auf jeden Fall und vielen Dank für das Lob am Anfang. Gewinnbringend. Safari und das HTML5-Videotag. Ich wollte gerade sagen, Geschichte voller Missverständnisse. Eine prädestinierte Frage für dich. Also gerade ich habe davor von einer Woche oder zwei auch so, der Ersatz-Dom hat dann auch Das wie er sich, wie es letzte Mal genannt hat, also Tim hat irgendwann mal so durch die Gegend gerantet auf Twitter, hätte was gerade geblökt, Entschuldigung. Wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Wir haben jetzt so in Rage geredet jetzt. Ja, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, dass da immer alles sofort lädt und sonst irgendwas. Und da hast du irgendwie schon die Speck zitieren können und insofern. Ja, also los geht's! Also an sich, fangen wir mal ganz vorne an. Wie das mit diesem HTML5 und diesem Videotag so ist. Ne? Dieses Videotag, das hat, was das Abspielen und das Laden von Videos angeht, mehrere Optionen. Ja? Gerade das Laden, also Preload, kann man auf 3 verschiedene Stati setzen. Nämlich erstmal gar nicht. Ja? Also mach mal nix, ja, kann nix vorladen, gar nichts. Erst wenn der Play-Knopf gedrückt wird, passiert überhaupt irgendwas. Mhm. Dann gibt's den sogenannten Metadata-State, ja, der so spezifiziert ist, dass sich der Player dann vom Webserver so den Header geben lässt von der Videodatei oder sonst irgendwas, aus dem man abschätzen kann, wie lang ist denn dieses Video, vielleicht ein Posterframe schon oder so, keine Ahnung, also wenn du kein extra Posterframe definiert hast, auf jeden Fall irgendwelche Metadaten, die du zu dem Video halt laden kannst, ohne das ganze Video gleich zu preloaden, dass du dir nur die holst. Mhm. Und dann gibt's halt noch Preload, wo er dann lustig anfängt, wenn die Webseite geladen hat, sofort das Video auch zu laden, was halt dazu führt, dass jeder, der die Webseite besucht hat, erstmal eben ein paar Megabyte runterlädt. Mhm. Das ist Preload. Ja. Getrennt von dem gibt's dann noch Autoplay. Mhm. Ja, Autoplay an der Stelle macht natürlich nur Sinn, wenn gepreloadet wird, sonst kannst du nicht Autoplayen. Ja. Also wenn du Autoplay Yes sagst, dann heißt das natürlich auch Preload Yes. Ja, umgekehrt, wenn du Autoplay No sagst, was der Default ist, dann heißt das erstmal noch nichts für Preload und Preload tut dann das, was es für sinnvoll hält. Wir sprechen an der Stelle jetzt auch vom Videotag, nicht vom Audiotag. Das Audiotag ist ein Spezialfall des Videotags. Okay. Ah ja, also da gibt es auch dieselbe... Das ist der gleiche Speck. Okay, gut. Zurück zum Preload. Mhm. Der Preload ist spezifiziert auf der Browser sollte nicht Preload Yes annehmen, kann aber Preload Metadata annehmen. Mhm. Ja, also das ist sehr liberal spezifiziert an der Stelle. Ja, also das ist steht das Agent Specific. Mhm. Ja, also da hast du im Prinzip die freie Wahl. Du kannst im Prinzip auch Preload Yes sagen grundsätzlich als Default annehmen. Ja. Also musst dich aber die Webseite nichts angibt. Du musst dich in jedem Fall aber an das halten, was die Webseite angibt. Wenn die Webseite explizit schreibt, Preload ist gleich No und Autoplay ist gleich No, dann sollte auch nichts passieren. Okay. Soweit zum Technischen, was HTML5 angeht. Was dann passiert ist, dass jeder Browser natürlich wieder sein eigenes Süppchen kocht, gerade was das Preload angeht. Ja. Safari ist in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass es relativ liberal gepreloadet hat. Meines Wissens war die Intention, Preload-Metadata zu machen, was aber bei manchen Videocodecs oder manchen Containerformaten halt nicht so weit geht und dann dazu führt, dass man trotzdem die ganze Videodatei geladen hat. Mittlerweile ist meines Wissens, wenn du zu Preload nichts angibst und Autoplay off hast, der Default-Verhalten von Safari, dass er nichts lädt. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was natürlich immer sein kann, ist, dass die Webseite sagt, Preload yes, Autoplay yes. Ja. Ja. Da hat man dann auch relativ wenig Chancen, dagegen zu wirken, außer man bastelt sich eine Expansion. Aber umgekehrt, wenn ich das Problem habe mit Seiten, die eigentlich nichts zu spezifizieren, habe ich vielleicht irgendwie eine Extension installiert, die sowas tut. Ja. Oder einen Seiteneffekt hat, der das bewirkt. Muss man jetzt beim Browser auch immer dazu sagen, dass er ab und zu durch die Extensions auch einfach Default-Verhalten verändert wird. Ja, also too long didn't read oder listen an der Stelle sollte eigentlich nicht sein. Und liegt entweder dran, dass die Webseite sagt ja oder dass irgendwas auf deinem Browser sagt ja. Ich denke, was er auch gemeint hat, war Autoplay wirklich, dass es auch gleich losspielt. Er hat beides gesagt, also ja, einerseits okay. Autoplay und andererseits Preload. Also da kann man auch dann irgendwie so das Debug-Menü vom Safari irgendwie enablen und Inspect Element machen und dann wirklich gucken, was auf der Webseite daher kommt. Vielleicht sind deine Webseiten so gemacht, dass die das gut finden. Vielleicht liegt es gar nicht an Safari. Und falls es nicht der Fall ist, vielleicht ist was in den Extensions. Ja. Es gibt übrigens auch Browser-Versionen, die Autoplay ist gleich Yes ignorieren. Ja. Andersrum, ja. Ist, glaube ich, jetzt nicht hundertprozentig speckgerecht, aber kann man machen. Ja. Ja. Naja, also die Kurzfassung ist, wissen wir jetzt nicht, woran es liegt und Inspect Element hilft. Bei Preload könnte ich mir auch so eine Geschichte vorstellen, um jetzt ein bisschen mal zu unken, dass sich vielleicht irgendwie sowas wie Parian auch für MPEG-4 dann anmeldet und dann intern im Quicktime-Codec dann halt so der ich brauche eigentlich die ganze Datei, um was anzugucken, Modus startet und dann viel geladen wird oder sowas. Das kann also auch gut immer da sein. Da ist ja, ja wirklich eine komplette Video, also sobald Preload-Metadata am Start ist, ist die komplette Video-Player-Infrastruktur am Start. Und da kannst du in der Tat die Dependency-Chain bis runter in den Codec haben, dass der Codec dann dazu führt, dass das Video geladen wird. Und das ist so eine, eben so eine Geschichte, die mir zum Beispiel bei Parian mal aufgefallen war, nachdem ich es installiert habe, dass er Videos, die er eigentlich vorher schnell darstellen konnte, ein bisschen länger gebraucht hat, weil er halt irgendwie weil er keine diese schnell reinguck Sachen haben auch fast ein Komplettladen von der Datei gebraucht. Ja. Und so also Geschichten gibt es natürlich gerade auch. Gerade was halt so irgendwie AVI-Container zum Beispiel angeht, die haben immer den Effekt, dass er da einmal komplett indexed durch, bevor er irgendwie spulen kann. Und ich weiß auch nicht, wie viel sich das mit QuickTime 10 geändert hat, aber damals war so die Geschichte, welcher Codec dann wirklich welches Video kriegt, war dann auch seltsam. Also das wirklich einzustellen war auch eine Hölle. Ja, also es gibt viele Fehlerquellen. Wir haben uns hoffentlich so 2-3 angeschnitten. Vielleicht führt es dazu, dass irgendwie das, was entdeckt wird. Jo. Kommen wir zum Faxen. Hallo Martin, hallo Dominik. Auch ich freue mich, jede Woche euren Podcast zu hören. Ich habe folgende Fragen an euch. Aktuell benutze ich eine Fritzbox und bin sehr zufrieden mit der Fax-Software, mit der ich über den Mac drucken, faxen kann. Jetzt hätte ich gerne eine Time Capsule, die habe ich bereits bestellt und möchte gerne mein Backup über Time Machine in einem anderen Ort, dort wo auch mein Telefonanschluss ist, das Backup durchführen, sodass auch dort die Festplatte verbleibt. Jetzt ist meine Frage, wie funktioniert das, dass ich weiterhin faxen kann? Oder bin ich quasi gekniffen und das funktioniert mit dieser Fritz-Software nicht mehr? Vielleicht wisst ihr noch eine Alternative. Ja, der andere Hintergrund ist, warum ich diese Time-Capsule haben möchte, ist, da ich gerne mit dem iPad weg over WLAN den Mac aktivieren möchte und so auf die iTunes-Library zugreifen kann. Das soll wohl nur mit der Time-Capsule gehen. Also vielleicht könnt ihr mir helfen. Die zwei Punkte waren einmal faxen, auch mit der Time Capsule, ob das denn funktioniert. Ja, das war's. Vielen Dank und weiter so. Tschüss. Ja, also erstmal zum Wakeover LAN. Mit dem iPad weiß ich gar nicht, ob das sinnvoll, also ja doch, klar, wenn du im lokalen Netz bist, sicher. Ja. Ich nutze es also, nicht, deshalb kann ich dazu nichts sagen, aber ja, sollte also es grundsätzlich prinzipiell gehen. Und geht halt mit der Time Capsule oder mit der AirPort Express Extreme sollte es im Prinzip auch gehen. Also da muss jetzt nicht die Time Capsule per se am Start sein, sondern einfach so eine ausgewachsene Basisstation von Apple, Anführungszeichen, die dieses spezielle Woll-Zeugs da kann. Mhm. Insofern richtig. Kommen wir zum Faxen. Ja. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Verschiedene Erstrebenswertigkeit. An sich, erste Intention wäre, kann man diese Fritzbox vielleicht irgendwie in den, mach mal den Routerteil aus und sag mal Fax-Server-Modus schalten. Ja? Da bin ich jetzt zu wenig Fritzboxer, um irgendwie diese ganze Konfigurationsorgie da am Start und vor allem auch im Kopf zu haben. Aber vielleicht kann man irgendwie den Router-Teil und den WLAN-Teil abschalten und das Ding ans LAN-Amt stöpseln und dann einfach nur faxen drüber. Wäre die einfachste Lösung. Die nicht ganz so einfache Lösung ist, sich ein USB-Modem zu besorgen, das mit dem Mac der Wahl funktioniert. Die gab es früher von Apple. Kannst du dich erinnern? Diese USB auf TAE. Wobei das für mich in dem Kontext eine schwierige Frage ist, weil die Fritzboxen, die ich jetzt im Moment unterwegs kenne, sind eigentlich auch dann mit IP-Telefonie auch gekoppelt und dann hilft dir das alles nichts, wenn du keine TAE-Buchse mehr hast, wo du jetzt das Modem anschließen könntest, um zu faxen. Okay, also Faxen über IP-Telefonie, okay, stimmt. Also die Fritzbox bietet halt irgendwie Faxen noch mit an und hat auch ein komplettes Decktelefon und so, aber das ist ja inzwischen oft auch über dieselbe DSL-Leitung oder wie auch immer, wo der ganze Telefonteil gar nicht mehr so explizit da ist, dass du da was machen kannst. Ja. Naja, also wie gesagt, wenn da so eine Anführungszeichen analoge, normale Telefonbuchse noch da am Start ist, dann könnte man da eben eins dieser kleinen weißen Dongles anschließen, mit denen man faxen kann. Die gibt's mittlerweile von Apple nicht mehr selber. Man kriegt die noch auf eBay und Amazon. Restbestände und es gibt auch von OS Robotics, glaube ich, Dinge, die funktionieren einfach so am Mac. Ich weiß dann auch nicht, in welche, so, je nachdem, wie das bei der Fritzbox ist, aber ich glaube, die Fritzbox selber kann auch Faxe annehmen, wenn man nicht da ist und dann schickt auch E-Mails raus und sowas. Der ganze Komfort ist halt einfach mal weg dann. Ja, weil nee, dann du kannst den Mac auch so einstellen, dass er Faxe annimmt und aufwacht, wenn Fax kommt und so. Das okay. ging alles früher auch. Ich habe das damals, anno dazu mal, 2005 mhm. oder so, alles mal benutzt mit okay. meinem iBook. Da habe ich Gut, da habe ich auch noch so ein Modem, glaube ich. Ja, ja. Weil ich habe irgendwie damals, die hatten sogar ein Modem-Stecker auf den Fax von Apple gewartet. Ah, okay. Das iBook ist von selbst aufgewacht und das Fax entgegengenommen. Mhm. Ja, das funktioniert. Jenseits dessen, wenn man dann irgendwie ganz am Ende ist mit dem Latein, kann man natürlich immer noch so einen Internetdienst schießen, mit dem man faxen kann. Da gibt's mehrere. Mir fällt gerade nur MacBay ein. Es gibt aber bestimmt noch andere. Also ich bin aus dem Fax-Thema ziemlich raus, deshalb kann ich dir auch nicht mehr helfen oder mehr Sinnvolles dazu sagen. Also jenseits dessen, dass halt dann die Frage ist, wie man den Setup zu Hause auch macht mit der Fritzbox und dem und der Time Capsule und wer dann hinter wem steht und wo das Internet dazwischen ist. Weil man kann natürlich auch so eine Time Capsule dann nur als normalen Client betreiben von der Fritzbox eigentlich, von der normalen Infrastruktur, wie sie jetzt auch ist. Ob Woll noch funktioniert. Und, dann ist die Frage, ob Woll dann noch funktioniert. Genau, da ist die Frage, ob der Teil eben mit dem iPad sein Zeug aufwecken noch funktioniert. Aber die Fritzbox, wenn die noch der komplette Router ist, dann funktioniert natürlich alles andere, was bisher funktioniert hat, weiterhin. Ja. Und man hat halt nur ein zusätzliches Netz, über das man da irgendwie hinkommt. Also das Setup wäre auch möglich. Ist halt die Frage, wie viel man da nutzen will, ob dann auch Back to My Mac wieder funktioniert und der ganze andere Scheiß. Also da ist schon auch viel. Also ich denke, man bekommt das so konfiguriert, dass die zwei Geräte zusammenarbeiten. Welcher Subset an Features dann funktioniert, käme auf einen Versuch an. Ja, und ich werde sogar, also ehrlich zu sagen, ob es ich hinbekommen würde, weiß ich leider auch nicht. Deshalb, also viel Respekt, wenn es klappt. Und leider wenig Hilfestellung, weil es ist selbst in meinem Freundeskreis, dass ich mich für sowas dann drücke, weil ich habe bei mir zu Hause nicht alle Features am Start, weil Fax ist einfach geklärt. Anstrengend. Fax ist geklärt. Naja, aber toi, toi, toi, Klopf auf Holz wird schon. Fax, Fax, Fax quasi. Kommen wir zum angekündigten Final Cut Kommentar. Hallo, liebe Fanboys. Ich möchte mal eure Final Cut Diskussion vom letzten Mal kommentieren und stelle deswegen einfach mal als These in den Raum, dass Apple zum nächstmöglichen Zeitpunkt, sie haben jetzt noch ein bisschen Zeit für die Entwicklung, Motion und Color und sonstige Plugins bzw. Erweiterungen für Final Cut als In-App-Käufe nachreichen wird. Wenn man bedenkt, dass im Sommer ja auch Lion herauskommt und der Mac App Store darin wahrscheinlich ein bisschen stärker verwurzelt sein wird, dann klingt das doch eigentlich ganz logisch, dass Apple vielleicht auch mit seinen eigenen Programmen, wie immer, versucht, solche Sachen wie In-App-Käufe eben ja vorzumachen und zu verdeutlichen und dafür ein Beispiel zu geben. Was meint denn ihr dazu? Ansonsten, wie immer, natürlich toller Podcast. Macht weiter so. Viele Grüße aus Berlin, euer Florian. Das kann ich sagen, schöne Grüße zurück nach Berlin. Einerseits Color ist sowieso so ein Kandidat, da weiß man nicht, wie viel Zukunft hat das Ding, ja, weil das ist jetzt auch nicht klar, wie mächtig ist denn diese Farbkorrektur innerhalb von Final Cut jetzt und braucht man es überhaupt noch? Also bei Color habe ich mir auch immer gedacht, das ist so ein zugekauftes Produkt, das wird irgendwann mal den Weg aller integrierten Software gehen. Bis dahin haben sie es halt so zum Nötigsten aufgedreht. Was mich so an der Formulierung ein bisschen stört, ist so, dass die einzelnen Komponenten von Final Cut Studio wirklich In-App-Purchases werden sollen. Die Voraussetzung, dass es praktisch ein Teil von Final Cut Pro 10 wird. Ja. Und das sehe ich weder bei Motion noch bei Soundtrack Pro. Bei Soundtrack Pro noch konnte ich es mir noch am ehesten vorstellen, aber das ist so eine Prämisse, die passt halt nicht auf die Produktpalette. Ja, was vielleicht ich denke, Apple nimmt das jetzt auch nicht als Erweiterungen von Final Cut wahr, sondern tatsächlich eigenständige Produkte und eigenständige Applikationen. Und deswegen würde ich mich wundern, wenn das jetzt als In-App-Purchase von Final Cut käme, sondern es wird halt einfach wie Final Cut Pro 10 halt auch im App Store wahrscheinlich angeboten werden. So nach dem Motto, vielleicht sogar nach dem Motto, das Legacy-Paket, ja, du kannst jetzt noch Soundtrack Pro kaufen, eigentlich brauchst du das nicht mehr, weil Final Cut Pro 10 sowieso so toll ist mit Audioschneiden. Muss man abwarten, da hat man einfach auch noch zu wenig Einblick, aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass sie da In-App-Purchase machen. Ja, also ich denke, da sieht man keine Überraschungen. Also wenn sie mit In-App-Purchase anfangen, dann geht es eher an anderen Ecken und ich meine zum Teil, also dann würde ich eher zum Beispiel GarageBand Lessons würde ich dann eher direkt über den Mac App Store sehen. Denke auch, um In-App-Purchases vorzumachen, sind jetzt In-App-Purchases, die irgendwie jenseits der $20-30 kosten würden, dann wahrscheinlich, wenn man jetzt so an Preismaßstäbe der Vergangenheit anlegt, auch ein bisschen hochgegriffen. Ja. Naja, aber man wird das alles erleben in naher oder mittelnaher Zukunft. Ja. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Hallo Dominik, hallo Martin. Ihr habt ja die letzten paar Mal über Atomkraft geredet und deshalb möchte ich euch einen kleinen Film empfehlen. Auf der Seite strahlendesklima.de/uranium kann man sich eine ganz gute Dokumentation angucken. Die heißt Uranium, Is it a Country? Das Tolle ist, die gibt's als kostenlosen Stream auf dieser Seite. Die Dokumentation handelt davon, wie in Australien Uran abgebaut wird. Und sie zeigt auch, dass Atomstrom eben kein klimafreundlicher Strom ist, weil da ganz viele ekelhafte Sachen passieren. Mich hat der Film deshalb wegen den Bildern und wegen den Dingen, die man sonst nicht im Fernsehen sieht, sehr beeindruckt. Ihr könnt euch das ja einfach mal anschauen. Viele Grüße, euer Fabian aus Marburg. Ja, ich habe da mal reingeguckt auch. Können wir so weiterreichen, denke ich, die Empfehlung. Es sieht nach einem interessanten Film aus und vor allem auch nach was, wo man mal was anderes erfährt, als man sonst so erfährt. Muss man natürlich jetzt für sich einordnen, wo die Information herkommt und wer einem da was erzählt. Aber für mich sah das nach einer sehr interessanten Informationsquelle zum Beispiel zumindest aus. Okay. Ja. Gerne. Hörerpicks. Und dann kommen wir zum letzten Kommentar. Hallo Fanboys, hier ist mal wieder Sebastian. Und ich habe diesmal eine Frage bezüglich Apple und Open Source. Vor kurzem hatte ich eine relativ angeregte Diskussion, in der jemand behauptet hat, dass Apple doch immer mal wieder gerne Open Source Projekte benutzt, die etwas umschraubt und dann tolle Funktionen in sein OS X schraubt und sie dann als tolle Apple-Neuigkeit ankündigt, obwohl es sie schon seit längerem in irgendwelchen kleineren Linux-Systemen gibt. Zum Beispiel dieses Exposé-Zeug oder das würfelmäßige Spaces wechseln und so weiter. Und ich wollte jetzt einfach mal wissen, ob das wirklich so ist, dass Apple quasi sich das Open-Source-Zeug nimmt, einbaut und das war's. Also ich dachte, ich hatte eigentlich schon so den Eindruck, dass die auch teilweise was zurückgeben in die Open-Source-Community zum Beispiel. Also das beste Beispiel ist wohl WebKit. Ich dachte, es gab da schon auch noch andere Beispiele. Ja, und da ihr ja schon lang in der Apple-Entwickler-Dingsbums drin seid und so, könnt ihr da ja bestimmt etwas fundierter was zum Thema beitragen. Das würde mich mal interessieren. Vielen Dank. Weiter so. Tschüss. Danke. Dankeschön. Und okay. In der Tat, wenn wir irgendwo drin sind, dann in der Apple-Entwickler-Dingsbums. Ja, ja, genau. Interessantes Thema. Ja, ich kenne das auch so aus diesem Apple klaut doch nur von Open Source und irgendwie, das ist doch sowieso alles nur BSD oder am besten dann, das ist ja nur Linux mit ein bisschen Grafik obendrauf. Nee. So einfach ist es halt nicht und so einfach argumentieren ist es an der Stelle halt auch nicht. Was Exposé und Würfeldreheffekte angeht. Die zwei schlechtesten Beispiele dahingehend. Also man kann natürlich argumentieren, dass mit irgendwelchen Enlightenment, sonst irgendwas, Einstellungen, jeder Effekt irgendwie schon mal da war, den man sich vielleicht ausgedacht hat. Ja. In welche Richtung das geht, kann man sich aber genauso streiten, ja, weil, ich weiß nicht, ich meine, das ist GUI-Geschichten. Da hat man eine Idee, da macht man was. Das sind auch Sachen, damit wird ja nicht geworben. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendwie das Feature von Lion, dass da irgendwie der Würfel sich dreht. Und gerade das Würfeldrehgeschichte kommt ja eher dann wiederum von Keynote. Also wenn, dann ist es erstmal aus der Ecke. Und dann, wenn es Keynote wieder irgendwo hört, kann auch sein. Ja, und dann war es mal in Max Headroom. Also das ist ganz schwer in Diskussionen. Und die Frage ist auch, die Frage, die sich für mich da stellt, ist, ab wann spricht man davon klauen? Ja, weil das gegenseitig inspirieren lassen und übernehmen passiert immer wieder in allen Richtungen. Naja, da ist ja gerade Open Source der beste Beispiel dafür. Ja. Genau. Ich meine, guck dir KDE an. Ja. Also das ist da sehr inspiriert von Windows. Genau, ja? Also ich würde mit dem Wort klauen vorsichtig sein. Also was an der Stelle passiert ist, es sind viele Open Source Technologien in Mac OS X drin. Ja, also davon sind auch einige nicht so in Apples Hand wie jetzt WebKit im Moment. Also WebKit ist schon sehr in Apples Hand, kam aber eigentlich ja auch vom KDE, also von KHTML. Darf man auch nicht vergessen, aber wurde groß umgeschraubt und wirklich viel reingesteckt. Also da gibt's rege Befruchtung, was das Thema angeht. Aber auch andere Ecken sind wirklich. Also naja, das ganze Userland ist Open Source im Prinzip. Ja, also so die Standard-Tools, die mitkommen und der Kernel ist auch immer noch Open Source. Ja. Aber die sind natürlich auf eine Art und Weise Open Source, dass es die Community nicht juckt, weil da ist wirklich der alte BSD-Scheiß drin, der kaum geupdatet wird und hat ab und zu mal hinterhergezogen. Also das ist nichts, wo Apple an Open Source committet. Ja. Das ist richtig. Genau, aber wenn man jetzt sowas nimmt, wie zum Beispiel Brochure, der MDNS-Responder, der ist komplett Open Source. Wobei der qualitativ so schlecht ist, dass er dann neu geschrieben wurde. Aber das wäre zumindest Code, der jetzt originär Apple ist, der Open Source würde. Umgekehrt nimmt Apple sich dann auch irgendwelche Open Source Projekte immer gerne mal auch an, die sie für strategisch wichtig halten und die halt vor allem auch lizenztechnisch zusammenpassen und übernimmt da quasi dann eine Führerrolle. Also WebKit ist das beste Beispiel dafür, jetzt auch LLMVM. Genau. Ähnliche Situation. Ist eher so eine Low-Level-Compiler-Geschichte. Ich denke, das war die Frage, so wo trägt Apple auch wirklich bei? Und also gerade in der ganzen Compiler-Ecke sehr, ja. Auch in der ab und zu. Also jetzt halt neuerdings. Also beim GCC haben sie jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel back-committed. Also da haben sie schon ihren eigenen Scheiß in der Hauptsache gestrickt. Also eher so ihre Parallelgeschichte dann noch gehabt. Ja, das stimmt schon auch. Aber ich denke, was man auf jeden Fall festhalten kann in dieser Diskussion und was ist halt, dass Apple sich an die Lizenzen hält. Ja? Ich wollte auch und deswegen ist es ja Open Source, dass man es benutzen kann. Da will ich jetzt ein Beispiel zitieren. Ich weiß nicht genau, ich habe es leider nicht recherchiert und wenn es falsch ist, dann ärgert es mich sehr, aber vielleicht kannst du mich auch gleich korrigieren. Okay. Es wurde mir gesagt, dass es nicht mehr, dass der SMB-Stack in Lion dann nicht mehr auf Samba basieren wird, weil Samba auf die GPL3, glaube ich, abgegradet wurde und eben sich da die Lizenz nicht mehr verträgt und deswegen der ausgetauscht wurde komplett an der Stelle. Also wenn es so ist, wäre es ein Beispiel dafür, dass sich Apple an die Lizenzen hält. Aber die Geschichte ist, Apple könnte sich nicht an die Lizenzen hält. Das wären so große medienwirksame. Umgekehrt hat, also Apple legt halt irgendwie, benutzt im Wesentlichen Software, die unter will ich freien Lizenzen sagen, werde dafür wahrscheinlich dann von den nennen Sie liberal liberalen Lizenzen gerne benutzt, sprich BSD, MIT, die Richtung, und sich sehr von GPL und LGPL sogar auch fernhält. Also bestes Beispiel ist 10.0, da kam noch WGET mit, ja, so eins meiner Lieblings-Download-Tools, flog dann 10.1 oder 10.2 raus, weil es GPL ist und weil sie gesagt haben, wir wollen im Userland in der Hauptsache BSD haben. Ja. Genau, also da sind sie eher auf der Seite der Lizenzen, die jetzt nicht eine Ableitungsklausel mit drin haben, also ja, dass abgeleitete Werke auch wieder Open Source sein müssen. Also und Position ist auch eine, der wir sehr nahe sind. Ja, also ich bin auch eher Fan von liberalen Lizenzen an der Stelle, mhm, und veröffentliche auch lieber unter einer liberalen Lizenz. Aber man muss halt auch nochmal, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, Apple will sich auch den Klotz auch gar nicht ans Bein binden, irgendwie eine Lizenz zu benutzen, wo sie dann Aufwand mit Backcommitten haben, ja, oder zumindest mit Veröffentlichen des Source. Deswegen geht der Trend halt auch dahin, dass sie liberale Lizenzen benutzen. Und wenn das so lizenziert ist, dann kann man das auch so benutzen. Ja. Also da darf man jetzt nicht arschverletzt sein, wenn BSD-Code nach BSD verwendet wird. Und aber trotzdem in größeren und interessierten Bereichen, dann machen die auch einen Patch in die Richtung zurück. Also das geht ja auch. Da gibt es auch Rückfluss und den kann man auch rausfinden. Ja, also da kann man auch auf die entsprechenden Projekten in die Mailings rumgucken. Es ist auch so, das machen teilweise dann Apple-Mitarbeiter in der Freizeit auch. Also, also gerade Dinge, die halt wichtig sind an der Stelle und Spaß machen. Es gibt auch viele WebKit-Committer, die bei Apple eigentlich arbeiten, aber wo das kein Job ist dann, weil dann machen sie halt irgendwas. SVG-Support optimieren, ja, das ist Apple ziemlich egal. Oder so sind so Beispiele, die ich nicht an der Stelle kenne. Ja, auch so Geschichten wie MacRuby und der ganze Kram. Ja. Ja, das kommt auch ursprünglich von irgendwelchen Freizeitprojekten, die Apple Engineers mal angefangen haben. Also ich werde in so Diskussionen immer mal fragen, okay, was meinst du damit Clown? Ja, und dann mal so eigentlich eine Diskussion damit starten, was denn Clown bedeutet und was, also, sich Dinge abgucken oder mal was ähnlich machen, ist das eine. Aber das ist oft so ein Schlag, so ein Breitseitenbegriff, der eigentlich da gar nicht trifft. Ja. Nee, also die Diskussion, die ich zu dem Thema halt geführt habe, sind halt immer so, Apple ist da an der Stelle Open Source Profiteur. Ja, so die nutzen irgendwie so aus, was es gibt. Ja. Und dann kann man halt nur sagen, ja, that's the point. Ja, also wenn du nicht willst, dass dein Code verwendet wird, dann stell ihn unter eine Lizenz, nach der man ihn nicht verwenden kann. Ja, genau. Das ist ganz einfach. Und dann verwendet es Apple auch nicht, also GPL3 zum Beispiel. Oder so. Ja. Ja. Das war's mit den Kommentaren für heute. Genau. Dann kommen wir zum entspannten Teil der Sendung, nachdem wir jetzt irgendwie Tech-Support und Rant gemacht haben. Ja, ist das Ostern? Es ist Ostern. Ihr habt alle viel Freizeit und es gibt viel zu tun. Ja. Allen voran. Und warum wir auch heute so spät aufnehmen und ich auch erst am Samstag diese Folge veröffentlichen werde, im Zuge der Qualitätssicherung, ja. Dass ich nicht hier irgendwie bis Mitternacht schneiden muss. Portal 2. Portal 2 ist draußen, also war draußen und schon länger draußen, ja. Ich habe 2,5 Tage widerstanden. Und dann hat der böse Martin angefangen. Ja. Und dann musste der arme Dom auch. Genau, konnte irgendwie nicht schlafen und dann habe ich es durchgezockt. Bitter, irgendwie so lange drauf zu warten und es dann einfach so schnell wegzufrühstücken. Ja, aber man will es ja auch. Also, das ist ja einfach auch. Das ist eine schöne Storyline, die man am Stück auch spielen will, im Prinzip. Wir müssen vielleicht sagen, gibt es jetzt Spoiler, weil dann könnt ihr gleich Skip machen, wenn es keine gibt. Ich weiß es nicht. Wollen wir ein bisschen spoilern? Ein bisschen vielleicht, oder? Also, nicht viel. Also wir versuchen irgendwie verantwortungsvoll zu spoilern. Ja, genau. Ja. Also, wenn ihr euch unbefleckt halten wollt, dann könnt ihr jetzt die Kapitelmarken benutzen. Genau. Dafür sind sie da. Ja, oder halt wenn ihr sie habt, nachgucken, wo das nächste Kapitel anfängt und dahin spulen. es geht übrigens jetzt nur noch um Videospiele, also ihr könnt, wenn ihr nicht Videospielen wollt, dann könnt ihr auch bis zum Schluss vorspulen. Ja. Naja, egal. Portal 2, wir haben beide den Singleplayer gespielt, auch gespielt und haben eben gerade heute jetzt vor dieser Sendung auch noch den Multiplayer, also den Koop, durchgespielt zusammen an einem Stück. Ja. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Das Warten hat sich mehr oder weniger gelohnt. Es ist weitaus weniger anders, als man befürchtet hatte. Ja, es ist halt Portal. Hattest du so viel Angst? Also Lisa meinte irgendwie, oh, da gibt's ja noch Test Chambers und sie hatte irgendwie Angst, dass es da keine Test Chambers mehr gibt. Und es gibt sehr viele Test Chambers. Das ist definitiv Portal. Also es ist nach wie vor Portal. Es gibt ein paar neue Mechaniken, da können wir auch drüber reden vielleicht dann. Aber so an sich Singleplayer großartig und Koop sowieso auch. Also das bringt dieses Ding auch echt nochmal nach vorne, finde ich. Ja. Ja, also das finde ich auch sehr schön gemacht. Singleplayer ist Portal Garden einzelkämpferisch unterwegs, eine Storyline dazu, ein bisschen unterschiedliche Stimmen, nicht nur Gladys am Werk. Ja, also man spielt halt irgendwie, das ist tatsächlich ein Sequel, ja? Also es ist nicht irgendwie so dieses neumodische Prequel-Kram-Zeugs, sondern es ist tatsächlich eine Fortsetzung vom letzten Teil. Ich glaube, über den Portal 1-Teil kann man auf jeden Fall spoilern, ja. Ich wollte aber gerade sagen, es wird aber nicht aufgeklärt, was dazwischen dann wirklich war, oder? Wenn man es gibt da so eine, also man wacht halt auf, in so einem Hotelzimmer. Und es wird einem gesagt, so man wird irgendwie alle paar Wochen aufgeweckt aus der Stase, damit man nicht komplett einrostet und irgendwie Gehirnschaden nimmt und sonstiges. Dann wird man aufgefordert, irgendwie einmal zu hüpfen und ein Bild anzustarren, um so die kulturellen Bedürfnisse zu decken, und soll sich wieder ins Bett legen. Großartiges Tutorial im Endeffekt, also das, da geht es halt kurz die Steuerung, eigentlich nur darum, dir kurz die Steuerung nahezulegen. Also ja, und vor allem halt auch die Invertiertheit der Steuerung zu norden. Okay. Das macht Portal ja immer am Anfang und Halo auch, dass sie sagen, jetzt guck nach oben, und in welche Richtung du dann den Cursor bewegst, ist irgendwie dann ein Indiz dafür, ob du invertiert oder nicht invertiert spielst. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt, fragt er dann auch gar nicht, erkennt er einfach und hat es so eingestellt. Ja. Lustig. Ja, stimmt. Guck nach oben und guck nach unten. Naja, beliebter Trick und halt auch schön in die Story eingebunden an der Stelle. Ja. Guck die Decke an und so und streck dich mal. Und aber dann legst du dich ins Bett und als du wieder aufwachst, merkst du, da ist was schiefgegangen. Irgendwie ist es jetzt irgendwie Jahre später. Dein Hotelzimmer ist schon irgendwie total verfallen. Und du wirst dann irgendwie von so einem Roboter begrüßt, der nicht GLaDOS ist an der Stelle. Nicht GLaDOS ist, aber so aussieht wie eins so der Module von GLaDOS, so ein bisschen. So ein Augencore-Ding. Genau. Und der sagt dir halt dann so, ja, sorry, jetzt bist du ein bisschen gehirngeschädigt. Ja. Aber komm mal mit und hilf mir mal, und wir müssen hier irgendwie raus, und das stürzt gerade alles ein und alles ist total prekär. Und naja, dann geht man dem so nach und trifft alte Freunde. Ja. Und ich glaube, da ist auch dann der Punkt, wo man die Story jetzt nicht so unbedingt weiter spoilern muss. Genau. Was ich an der Stelle ganz schick finde, ist eben so, dass der Roboter, dieser Chor, der dich da am Anfang grüßt, von Stephen Merchant gesprochen wird, ist sehr, sehr der Schauspieler auch. Also für alle, die ihn nicht kennen, ist so im Duett mit Ricky Gervais so in Podcasts zu hören teilweise, oder auch in den Extras zu Extras wahrscheinlich auch, aber zu der britischen Variante von The Office. Er hat auch eine Rolle in The Office, oder? Ja, also ist er nicht Tim oder irgendwie so? Nee, das ist wer anders. Es ist hier wem anders sehr ähnlich. Er ist ja nur so. Nein, er schreibt. Am Story schreiben und so. Aber beim Podcast hört man ihn auch. Und so diese Art von Humor, die so in Office, die Ricky Gervais sehr typisch ist, auch so. Ja. Die hört man da raus. Ja? Und also ich denke, wenn man die Stimme halt schon kennt, dann hat man so vielleicht eine andere Erfahrung von dem Spiel, als wenn man ihn nicht kennt, weil er passt auch sehr gut zu dem Roboter. Ja. Und wenn man hört, das ist Stephen Merchant, dann ist vielleicht jetzt der Effekt jetzt nicht so groß, wie wenn das jetzt nur der Roboter ist. Aber ich finde, es passt so oder so sehr gut zusammen. Ja, genau. Und noch eine Stimme, die mal so über längere Zeit begleitet, ist J.K. Simmons, ich weiß schon wieder nicht, wie er heißt, aber Spider-Mans Nachrichten. Der Chef vom Daily Beagle. Genau, der Chef vom Daily Beagle, genau. Der Schauspieler, und den hört man auch raus, und auch großartig. Also das Voice Acting insgesamt ist einfach wieder ein Genuss. Ja. Ja. Es sind nicht viele Stimmen, aber nur gute. Ja. An sich auch die wie man dadurch diese Story durchgeführt wird, alles total lustig und von Portal gewohnt, ja, so leicht zynisch und irgendwie schön einfach so. Also diese eine Stelle gleich am Anfang, wo Wheatley, das ist dieser Roboter, der dich da am Anfang begrüßt, diese Kugel, dieses Auge, dann irgendwie meint, huhu, jetzt sind wir von der Rail runter. Und dann sagt, was machen wir jetzt? Ach, lass uns doch der Rail folgen, also der Schiene. Und So, er freut sich erst tierisch, dass er von der Schiene an der Decke befreit ist, und dann meint er so, ha, trag mich doch mal entlang der Schiene. Ja. Also, auch ganz putzig, wie er immer meint, nee, du kannst nicht zugucken, wenn ich, während ich was hacke oder so. Du musst weggucken. Und dann macht er das sehr professionell. Tja. Ja, es ist also wahnsinnig viel Charakter wieder in die Computerwesen eingehaucht. Ja, auch, also das ist auch so der Punkt in Portal, der mir lustig ist. Die Menschen haben viel weniger Charakter als die Roboter. Ja, also bei die Sprachaufzeichnungen halt schon, aber die sieht man gar nicht. Aber sie selber ist halt irgendwie so. Ja, die Heldin selbst ist irgendwie nach wie vor stumm und in dem Fall wahrscheinlich jetzt auch noch hirngeschädigt. Zumindest wird das weiß gemacht. Da gibt es am Anfang dieses schöne, ist auch noch in einem Hotelzimmer, diese Szene, wo es irgendwie heißt, so drücke Leertaste, um irgendwas zu sagen. Ja, ja. Und dann drückst du halt Leertaste und Leertaste ist halt die Springtaste und dann springt sie. Und dann so, okay, du kannst also nicht mehr reden, du kannst nur noch springen und so. Fand ich lustig. Ja, ja. Und auch immer so ein bisschen schnippischer Tonfall von allen Beteiligten und großartig. Ja. Ja, und irgendwie auch absurde Story und es geht dann so ein bisschen in die Historie von Aperture Science rein, so wie sich die Firma, wie sich die Firma entwickelt hat und wie das alles so kam, dass es so ist, wie es ist. Ja. Was auch schön so da nochmal die Schleife dann zieht und irgendwie auch so ein bisschen Hintergrundgeschichte vermittelt nebenher. Mhm. Auch eben über Audioaufzeichnungen, die dann abgespielt werden, wenn du eben so diese Räume betrittst, weil du automatisch halt begrüßt wirst und dir erklärt wird, was passiert. Es gibt da auch so Türme, Gegensprechanlagen, da solltet ihr eh drücken mal. Ja, da gibt es Text, da kommt so ein bisschen, wird erklärt, was hinter diesen Türen gewesen wäre. Oh, das sind nicht viele, aber es passt. Also man muss das ja eh nochmal mit Developer-Kommentar durchspielen. Ja, und auf der Xbox eigentlich, wo ich sie auch bestellt habe. Ach Gott. Ja. Ich bin ja Steam-fällig geworden. Oh. Ja, Steam ist toll. Not. Ich finde schon. Hash Player Achievement. Naja, aber ja, dein Steam ist halt einfach kaputt. Aber das nur am Rande. Die neuen Mechaniken fallen mir auch super. Ja? Also, ja? Es gibt irgendwie so drei verschiedene Schleims, Gels. Das ist so in der hinteren Phase, kriegt man dann die Gelschleim-Dings. Genau, da kann man dann so den Boden und die Wände mit einreiben und je nachdem, was man da für ein Gel hat, passieren dann Dinge. Also es gibt irgendwie das Beschleunigungsgel, wo du halt schnell läufst. Es gibt das Hüpfgel, wo du hüpfst. Ja. Und es gibt der Mondsteingel, wo du dann überall Portals machen kannst. Heißt das Mondsteingel? Ja, ja, ja. Okay. Also das heißt, sehr gut. Aber sie erklären dir halt am Anfang, also dass als dieses weiße Gel da eingeführt wird, erklärt er dir ziemlich lange, dass sie irgendwie Moonrocks kaufen wollten. Stimmt. 70.000 Tonnen und dass sie die alle klein gerieben haben und das ist dafür total und ist irgendwie für Portal ganz super ist. Genau. Ja, das habe ich auch noch, aber ich habe es nicht geblickt, weil da kam so weißes Zeug raus. Das fand ich eben so super. Ich wusste nicht, was damit anfangen. Das fand ich eben so super, weil das ist dann zum Schluss, ganz zum Schluss, eben nochmal so schön die Kurve kriegt und dir dann irgendwie dich so in dich anleitet, diese Story zu beenden in einer Weise, die ich sehr toll fand. Ne? Weil du wirst an der Hand genommen und dir wird relativ klar gemacht, was du jetzt tun sollst und du hast trotzdem noch so die Illusion von, ha, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja? Und sehr toll und macht da auch den Kreis. Ja? Und jenseits dessen gibt es ja dann auch so modernere, neue Mechaniken wie Lichtbrücken, also so Brücken, die durch Portals durchgehen können, auf denen man laufen kann. Dann so Schwerkraftbeams, wo du irgendwie dann transportiert wirst. Mit Richtungsumkehr. Es gibt irgendwie so Schalter, die nur von Kisten betätigt werden können und nicht nur die allgemeinen Schalter. Mhm. Was gibt's noch so an neuem Zeug? Es war noch ein bisschen mehr. Ja. Also man hat sich auf jeden Fall ein bisschen ausgetobt und noch mehr Kram gemacht. Ja. Und auch immer so eigentlich nichts bis zum Tode exerziert. Mhm. Eher diesmal viel weniger als im ersten Teil. Also stimmt, ja. Es ist eher so, dass ich mir gedacht habe, so ein bisschen so maximal knifflig, vielleicht mit dem Element hätte es schon noch, da geht noch mehr, was. Mhm. Ja. Also es ist eher so ein bisschen dadurch, dass man die Grundmechanik ja schon gekannt hat und die ersten drei Level sowieso die Baracke der alten Geschichte sind. Ich habe mich ein bisschen unterfordert gefühlt da. Also ich habe einmal oder zweimal so ein bisschen durchgehangen und ich hätte gern ein bisschen mehr. Ich fand es im Prinzip genau richtig. Ja. Es hat jetzt nie so, es war nie so schwer, dass ich eben gesagt habe, ich höre jetzt auf. Ne? Es waren so 2-3 Rätsel drin, wo ich irgendwie ein bisschen gebraucht habe. Und was mich ein bisschen, was ich nicht so super fand, ist, dass der Endgegnerkampf halt im Singleplayer ein bisschen arg einfach ist für meinen Begriff. Also ich kann mich halt erinnern, dass ich gegen GLaDOS irgendwie schon so mehrere Anläufe gebraucht habe. Ja. Und jetzt ging mir bei GLaDOS aber auch so, dass ich so ein Stück durchgespielt habe und dann war ich halt einfach fertig. Ja, ich war mir genauso fertig. Ich habe es ja auch ein Stück durchgespielt, mehr oder weniger. Und ich habe halt den Endgegner jetzt im Portal 2 nach 1,5 Versuchen mehr oder weniger schon erledigt gehabt. Wobei mir auch schwerfällt, in der Spielmechanik was schwerer zu machen. Du kannst es halt fummeliger und anstrengender machen, aber so richtig gut schwerer, weil ich meine, ein Rätsel unter Zeitdruck bringt's nicht. Ja? Naja, also du könntest mit Portals schon noch ein bisschen, also da könnte man noch diffizilere Rätsel im Endgegner auch einbauen. Wo es halt irgendwie noch mehr auf Timing ankommt, so irgendwie ein bisschen Skill. Ja, aber so ein bisschen. Aber das ist insgesamt ja ein bisschen rausgeflogen. Wie gesagt, es gibt auch weniger von denen, mach jetzt das Portal, während du dich da bewegst und dann nach mal. Also es gibt weniger diese Geschicklichkeitsgeschichten. Mhm. Ja? Und wenn sie drin sind, dann ist es halt so ein Element. Ja, du hüpfst und musst dann währenddessen halt eine Sache machen. Es ist nicht mehr so wie, weiß ich nicht, im Portal 1, so am Ende der Testsequenz gab es ja wirklich dann so, okay, du fährst jetzt auf so einen Lift, dann musst du hier beim Portal schießen und da wieder und dann wieder durch und dann wieder so. Also das ist im Koop war es ein bisschen mehr, also da, wo der eine durch so mehr oder weniger Labyrinth durch muss und der andere guckt drauf und steuert mit, da hatte ich so ein ähnliches Gefühl, aber im Singleplayer gar nicht. Ja. Ich finde, Koop ist sowieso nochmal ist so das eigentliche Neue. Ja, also Portal 2 Singleplayer ist halt einfach so die Fortsetzung von Portal mit anderen Mitteln sozusagen. Ja. Und ist dementsprechend halt auch nichts Neues, ja, sondern einfach nur mehr von gut. Und beim Koop habe ich halt schon das Gefühl, dass sich manchmal das Konzept halt nochmal genommen hat und damit neue Spielerfahrung auch gebaut hat. Ja. Also dieses gemeinsame Lösen mit eben dann 4 Portals von diesen Leveln, wo dann eben auch so Barrieren drin vorkommen, wenn man die durchkreuzt, dann gehen deine Portals kaputt und dementsprechend gibt's halt dann auch Constraints oder Einschränkungen, wo du sein musst und was du tun kannst und wer welche Portal machen muss und wer in welcher Reihenfolge da durch muss. Das hat teilweise auch so Aspekte von Sokoban einfach. Ja, ja. Ja. Du musst jetzt erst diese Kiste nach vorne und dann nach links, damit du sie dann nach hinten schieben kannst. Und wenn du das falsch machst, dann ist sie in der Wand und kriegst sie nicht mehr weg. Ja, und ich denke auch so für sowas ganz wichtig, eine Audioverbindung, dass man sich so ein bisschen den Frust raus quatschen kann, weil man gerade nicht draufkommt auf eine Idee und auch dann so ein paar Ideen spinnen kann. Aber da finde ich auch sehr gut. Also wer noch gar nichts davon gehört hat, man spielt da 2 Roboter, so einen blauen und einen orangen und jeweils, man hat eben so jeweils eine Portal Gun, insgesamt 4 Portals. Diese Barrieren, bei denen die Portals weggehen, gelten dann nur für den, der da durchgeht, also die anderen Portals bleiben bestehen. Und allein das gibt einfach neue Spielmechaniken dann mit oben drauf. Auch da würde ich wieder sagen, sie haben es nicht totgeschlagen. Ja? Sie haben mehr so die meisten Ideen so angerissen und halt nochmal aufgegriffen. Aber es ist halt schon auch so ein. Also gerade bei Koop habe ich echt das Gefühl, dass es so ein, hey, guck mal hier, das kann man machen. Jetzt, liebe Levelschrauber, beglückt uns doch mal. Ja? Also das ist schon auch, also da kann man sich auch wieder, glaube ich, versprechen, dass so einiges an Custom Level kommt, mit denen man Spaß haben kann, die natürlich qualitativ so ein bisschen variieren. Aber da ist definitiv nicht das Potenzial ausgereizt, das man in diesem Sandkasten so haben kann an Spaß. Jetzt habe ich noch ein Element vergessen, das neu war, nämlich der Laser. Ah ja, der Laser. Der Laser ist neu, beziehungsweise. Nein, nicht wirklich. Nicht der Laser, aber. Der Laser ist halt anders. Der Laser ist ein bisschen anders. Und die Beam Pellets sind weg. Also der ich mache so, das war das vorher nämlich so nicht ein durchgehender Laserstrahl, sondern so ein Teil des diese Energiekugeln, die man auch aus Half-Life auch kennt. Genau, die gibt's nicht mehr. Und dafür gibt's Laser und der Laser hat den Vorteil, dass er irgendwie durch Glas durchgeht, was irgendwie diese Energiepellets auch nicht ging damals, glaube ich. Schon, ja. Und es gibt so einen Umlenkwürfel noch, dass man praktisch Zeug durch die Gegend. Also einen optischen Spiegelwürfel, genau. Mit dem man den Laserstrahl mit dem kann man irgendwie ablenken kann. auch noch spannende neue Dinge machen. Ja, da also es geht schon so Richtung Incredible Machine mit Portals. Ne? Ja. So, noch nicht ganz, aber schon ziemlich fast. Ja, und da kann man echt noch viel mehr Spaß haben, glaube ich. Ja. Also insgesamt eine Empfehlung, definitiv. Also ich bin fast geärgert, dass ich 2,5 Tage gewartet habe dann. Und jetzt ärgere ich mich, dass es das eigentlich schon vorbei ist. Tja. Naja. Aber ja, großartiges Ding. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon durchgespielt und gekauft. Und ja, aber wenn nicht, dann nichts Neues. Ist der Eisenbahn und warum habt ihr euch spoilern lassen jetzt? Genau. Allein deswegen müsst ihr es kaufen. Eben. Gut, das zu Portal. Du hast noch was anderes gekauft. Genau, ich habe noch was anderes gekauft. Woche, weiß gar nicht mehr. Letzte Woche, und zwar im Zuge von, wir haben ja über Atomic Smack gesprochen. Ja. Und da war ein Artikel drin über Stacking. Ja. Stacking ist ein Spiel für die PlayStation 3 im Online-Store zu kaufen. Wie auch immer der heißt bei der PlayStation 3, aber das ist mir auch PSN Store. Okay. Und Stacking ist ein super nett gemachtes, wie nennt man sowas, Action-Adventure vielleicht, aber Erkundungsspielchen. Es ist schon auch so ein bisschen puzzelig. Puzzeliges Dingsbums. Ist es von Double Fine? Es ist von Double Fine, ja. Genau. Der Firma von Tim Schäfer, den man kennt von Day of the Tentacle und Brutal Legend und Psychonauts und anderen Dingen. Genau, und die Spielidee insgesamt ist mehr so, also das Spiel ist eher so als Stummfilm aufgemacht, das finde ich ganz nett, aber Stummfilm ist ein bisschen übertrieben, weil die quatschen, also die machen schon laute Geräusche, und um was es geht, sind so Matroschka-Figuren. Ja? Mhm. Also man selber ist die kleinste einer Familie von Schornsteinfeger Matroschka-Figur Püppchen und irgendwie zieht der Vater los und kommt dann nicht zurück, und dann schauen alle hinterher und kommen alle nicht wieder und müssen werden versklavt von einem bösen Baron, die alle so diese Matroschka-Puppen sind in unterschiedlichen Größen. Mhm. Und das Spielprinzip besteht darin, dass man so als diese Puppe rumläuft, und wenn man eine Puppe hat, die eine Stufe größer ist als man selbst und man die von der Rückseite sieht, dann kann man in die einsteigen. Ja. Und dann steuert man die und man kriegt die Eigenschaften von dieser Puppe. Also das ist dann so, einer kann irgendwie laut schreien und Leute aus dem Weg brüllen, der andere kann irgendwie einen Pfeifgeräusch machen, der nächste spielt irgendwie ein Fangspiel, und da gibt es teilweise Figuren, die eine große Funktion haben, und manche, die einfach nur absurdes Zeug machen. Mhm. Und ist halt so eine Geschichte, so ein Jäger- und Sammlerspiel auch, weil man halt so durch die Gegend läuft und dann halt alles mal ausprobieren will. Es gibt auch in jedem dieser verschiedenen Level, in denen das so stattfindet, eine bestimmte Menge von einzigartigen Figuren, die man alle mal so praktisch, in die man alle mal eingestiegen sein muss, damit man irgendwie seine Achievements bekommt. Und es gibt eben dann Rätsel, die man lösen muss. Also man hat eine Aufgabe, wenn man irgendwie vorbeikommt, steht dann irgendwie so, leere mal irgendwie die Restaurant, die Club-Lobby da, ja. Und musst die irgendwie leer kriegen, und dann kannst du halt, das ist jetzt ganz schwer, ohne zu spoilern, aber es ist halt eine Geschichte am Anfang, kann man ja vielleicht mal machen, ist zum Beispiel, du siehst so einen Lüftungsschacht, und dann gibt's halt jemanden, der furzt ohne Ende, ja, und dann furzt man vor diesem Lüftungsschacht, und macht so, zieht so rein, und dann hat man diese Aufgabe gelöst. Ja. Das Schöne daran ist, diese Aufgaben kann man in unterschiedlichen Art und Weisen lösen, und man ist angehalten, die in allen Möglichkeiten zu lösen, die Entwickler so vorgesehen haben, was einfach ein schönes Jäger- und Sammler-Ding ist. Es ist putzig gemacht, also wie gesagt, so ein bisschen Stummfilm, sehr, sehr viel Tiefenunschärfe und Ambiente, also für das, dass diese Figürchen halt schon auch keine Arme und Beine haben, sondern eben hauptsächlich diese Matroschka-Figur plus irgendwie ein bisschen Accessoire außenrum, ist es echt wahnsinnig lebendig gemacht und eigentlich schon fast Kunst. Ja, also ich war auch erstaunt, dass es irgendwie ein Download-Titel ist, wenn man es so gesehen hat, weil das könnte ich mir jetzt auch gut auf Scheibe vorstellen. Ja. Und was die Game-Mechanik angeht, war so meine Assoziation ja Katamari mit Spezialfähigkeiten. Ja, du musst immer so ein bisschen gucken, dass du so in den nächstgrößeren, dass du die nächstgrößere Objekt- oder Matroschka-Puppe in dem Fall Kategorie findest, und kriegst halt bei Stacking eben dadurch auch eine Spezialfähigkeit, sei das jetzt Rülpsen oder Luftballons haben oder schreien oder boxen oder was auch immer. Also es ist für mich eine Empfehlung für Leute, die nette Spiele mögen, im Sinne von einfach, da ist irgendwie so ein bisschen künstlerischer Aspekt drin. Es ist keine große geistige Herausforderung, also die Rätsel sind alle auf so einem, manche sind so ein bisschen, da kommt man nicht so drauf, aber es ist jetzt nicht, das ist dann eher, dann läuft man halt mehr rum. Es ist jetzt nicht so ein Ding, wo man wieder Ochs vom Berg steht und toll gefordert ist. Ja. Aber es ist halt so wirklich ein Spiel, für das man Zeit haben sollte. Also ich habe es durchgespielt und ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Es ist so mal eine Stunde hier, mal eine Stunde da und wirklich auch langsam eigentlich, weil man kann natürlich auch durchrottern und alles irgendwie einmal machen und fertig. Aber eigentlich ist es schön, diese verschiedenen Puppen anzugucken, wie die dann aussehen, was die da gemacht haben und alles wirklich zu erforschen in dieser kleinen Landschaft, die sie da so gebaut haben. Man möchte eigentlich dieses schlimme Wort mit C sagen. So casual. Trifft es aber irgendwie nicht ganz, aber es ist halt nee, so. Es ist ein, ich nenne es nett. Ja, es ist ein Entspannungs-, schönes Spiel, ja. Kunstgedöns. Ja. Und also, wenn man ein bisschen was mit dem Stil und mit der Idee von so Erkundungs-Adventure-Puzzle-Dings anfangen kann, ja, dann auf alle Fälle, also es ist ein klasse Titel, ist auf alle Fälle, ich finde es auf alle Fälle ein Kunstwerk. Ja? Ja, also das ist so eins der Titel, großartiger Download-Titel, sollte man echt gesehen haben. Hat auch ein Demo und ist die übliche PlayStation-Mechanik, dass du das Demo runterlädst und dann irgendwie 5 Kilobyte Schlüssel fürs Freischalten. Ich habe erst nur gekauft und dann hat er diesen 5 Kilobyte runtergeladen. So blöd, ja. Und dann hatte ich gedacht, okay, ist jetzt wieder was kaputt. Und dann hat mich erinnert, ach nein, du musst die Demo laden und dann den Zusatz-Content Schlüssel, damit du spielen kannst. Und dann wusste ich wieder nicht, ob das noch geht und habe dann den Schlüssel nochmal runtergeladen danach, sicherheitshalber. Ja. Genau, aber das war Stacking, ist eine Geschichte aus diesem Atomic Mac und das ist auch so, ich habe die Grafik gesehen und die Videos da drin und habe mir gedacht, warum kennst du dieses Spiel eigentlich nicht? Ja, das ist so künstlerisch schön gemacht und ein Download-Titel und das wäre jetzt fast an dir vorbeigegangen. Ja. Schon allein deswegen hat für mich das habe ich es auch noch wegen Double Fine auf dem Plan, aber offensichtlich auch zu Recht. Kommen wir zum letzten Titel der Freizeit-digitalen Videospiel-Freizeitvergnügungskategorie, um dann auch schnell zum Ende der Sendung überzuleiten, weil wir sind müde und das ist auch schon lang und wisst ihr, wie das ist. Ja, diese CD-Länge, die du ja letztens gemeint hast, ja, die ist schon überschritten. Die ist jetzt überschritten dieses Mal, aber das ist, ich weiß nicht, ob wir damit, wir gehen mit uns ins Gericht. Wir gehen mit uns ins Gericht und hoffentlich ist nächste Woche nicht wieder irgend so ein Eye-Desaster. Moss Speedrun. Ein Titel für iPhone und auch iPad. Ist Universals im App Store für $2. Ist mir empfohlen worden vom Kollege Pepper, der hier schön gegrüßt sei. Furchtbares Icon. Naja. Furchtbares Icon und Grafik ist jetzt auch nicht so wunderhübsch, aber was die Jungs oder das Programmierteam an der Stelle da gut gemacht hat, ist die Steuerung. Weil man kennt so Jump'n'Runs auf iPhone und iPad, gerade League of Evil zum Beispiel ist vielleicht vielen ein Begriff und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl, so ganz präzise ist es leider nicht und bei Jump'n'Run und ganz präzise da ist halt genauso der Sweet Spot und wenn das nicht präzise ist, dann ist es halt scheiße. Beim Speedrun habe ich so das Gefühl, da hat man sich so ein bisschen Gedanken gemacht. Es gibt zwei alternative Steuerungsmöglichkeiten. Einerseits ein standardmäßiges D-Pad, auf dem es auch nur links und rechts gibt, aber also nicht standardmäßig, sondern ein D-Pad, auf dem es nur links und rechts gibt. Und ein Sprungknopf. Jeweils auf den entgegengesetzten Seiten des Bildschirms. Das funktioniert auch schon relativ gut, finde ich. Ja, also das ist ein angenehmes Spielgefühl. Und jetzt haben sie mit dem Update, habe ich mir sagen lassen, auch noch ein alternatives Steuerungssystem eingeführt, das sie irgendwie Moos Controller nennen oder so, nach ihrer Spielfigur. Okay. Was du da machst, ist, du hältst aber macht so ein Bildschirmrauschen, so ein Pixelrauschen, wenn man möchte. Ja. Das ist alles so auf alter Fernseher. Alter gemacht. Fernseher auch so ein bisschen. Ja. Du hast so ein iPad in der Hand und dann hast du so diese CRT-Rundungen außenrum. Ja, ja, ja, ja. Es ist, funktioniert großartig, zumindest beim Schwarzen, beim Weißen, ja, ja, ist wahrscheinlich wieder nerviger. Es ist sehr retro und schön. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die alternative Steuerungsmöglichkeit, die jetzt eingebaut hat, immer ist, man hält in die Richtung, also man tappt und hält in der Richtung, in der man laufen will. Und wenn man springen will, tappt man noch mit dem zweiten Daumen quasi noch. Also richtig Multitouch an der Stelle. Und das funktioniert fast noch präziser meines Erachtens als das D-Pad. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Jetzt muss ich es nochmal verstehen. Was macht man? Man hält auf der Seite, in die man laufen will. Ja, also wenn du links laufen willst, hältst du links den Daumen und hältst du rechts den Daumen. Und wenn du hüpfen willst, dann machst du mit dem anderen Daumen noch einen Tap. Dazu. Ja. Oh, cool. Ja. Das funktioniert ja großartig. Warum macht das noch kein anderer? Das ist ja simpel. Exakt. Das war auch mein Erlebnis an der Stelle. Man muss sich ein bisschen reingewöhnen. Nee. Oder auch nicht. Ich muss mich ein bisschen angewöhnen, aber ich finde, das funktioniert viel besser als alles andere. Und es macht halt auch Spaß, weil es geht darum, der Name ist Programm Speedrun. Du siehst auch den Geist von dir, wenn du eben vorher schon mal durchgelaufen bist und gescheitert bist und kannst dich selbst überholen. Und es geht halt darum, möglichst schnell durch dieses Level durchzusausen und dabei möglichst allen Gegnern auszuweichen und alle Goldcoins zu sammeln. Also jetzt irgendwie rein innovationstechnisch, was Spiele, was Jump'n'Runs angeht, nicht so wahnsinnig. Aber die Steuerung ist großartig und der Stil gefällt mir auch ganz gut, auch wenn die Grafik jetzt nicht so irgendwie mordsmäßig super ist. Aber so dieses Kathoden Ding und das Rauschen zwischendurch, das ist alles stimmig, ja, funktioniert. Und, ja, es ist aber so ein bisschen Genesis und nicht Mario. Ja, genau. Das ist, so, es hat so diesen Genesis-Charme, wenn man es mal positiv formulieren will. Ja. Ja. Oder beziehungsweise halt die so ein bisschen Commander-Kinige Seite der Medaille. Ja, ja, ja. Die Commander-Kinige Seite der Macht. aber ich finde es schön und ich bin froh, dass es mir empfohlen wurde. Ich werde natürlich wie üblich in der Game Center Highscores nicht stattfinden. Aber ich denke, jetzt, wo ich Dominik angefixt habe, haben wir wenigstens da einen Vertreter. Damn it. Aber ich finde es spannend, dass du ja gesagt hast, okay, die haben es mit der Steuerung hinbekommen. Ja. Und so nicht wie andere. Und ich habe es mir nicht vorstellen können. Und einfach allein so jetzt das dieses Ding, ja, links, rechts und einfach den zweiten Finger dazu zum Springen, das macht ein ganz anderes Spielgefühl für so Jump'n'Run-Geschichten. Was sie halt an der Stelle ein bisschen versemmelt haben, an der Stelle ist halt zu erklären, wie es funktioniert, ja? Weil ich habe umgestellt und ich habe nicht verstanden, wie es funktioniert. Er hat es, glaube ich, auch nicht gesagt, gell, an der Stelle. Nee. Und also ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich verstanden habe, ich muss hier halten und da drücken und dann funktioniert das. Aber wenn du es mal begriffen hast, dann ist das meines Erachtens eine echte Alternative. Und sie haben es natürlich trotzdem auch ein bisschen verbockt, dass ab und zu Springen so ein bisschen hakelt oder beim Richtungswechsel auch gesprungen wird, obwohl es nicht sein sollte und sowas. Aber nicht in der Größenordnung, wo ich jetzt sage, spiele ich nicht. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, Empfehlung, guckt euch das mal an. Eins, wenn ihr Jump'n'Runs mögt und auf dem iPhone sowieso. $2. $2 und eins Gegenwert in Euro. Genau. Universal. Ich habe gerade auf dem iPad geshoppt. Sag mal, PlayStation Network Store, mach das mal, ja. Kurz mal shoppen währenddessen und dann spielen. Das ist bei kleinen Geschichten. Ja? Ja. Das will ich sehen. Da, ein bisschen Fanboy musste auch noch sein, die Frage. Ja. Bei der Location.db waren wir es hier nicht. Genau, wir waren voll kritisch und so. Ja. Gut, dann sind wir durch. Ja, da sind wir doch mal sowas von. Und wir entschuldigen uns für die Überlänge. Das meinen wir ernst. Ja. Wir geloben Besserung und ranten vielleicht weniger das nächste Mal. Ja, oder anders. Oder anders, kürzer. Ja. Nur über ein Thema, so den 3DS oder so wieder. Genau, wir fassen uns kurz, sagen 3DS ist scheiße und dann hat sich's auch erledigt. Aber wir wollen es jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen mit Dingen, die wir irgendwie finden, dass es eigentlich schon viel zu lang ist. Ja. Und deswegen sagen wir auf Wiedersehen und viel Spaß mit dem Rausschmeißer. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Verfassung, das bedeutet letzten Endes Kompetenz. Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Kompetenz. Übertragen die Nationen die Kompetenz auf Europa oder hat Europa von sich aus schon die Kompetenz? Kompetenz. Deutscher Kopf, ich wiederhole. Deutscher Kopf, Gabelins-Kodex, Gabelins-Deutscher-Kodex. In die Glut an den... in die Kludernde. Ich wiederhole. Programm. In die Kludernde Lot, in die Kludernde Flut, dass wir das schaffen können. Deswegen in die Lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Deutscher Koppel. Kompetenz. Kompetenz. Wer hat die Kompetenz? Kompetenz. Programm. Deutscher Koppel. Ja, der Mann. Nach Hause. Kompetenz. Ja, der Mann führt doch nach Hause. Kompetenz. Ja, der Mann führt doch nach Hause. Ja, der Mann führt doch nach Hause geschickt. Programm Deutscher Koppel, Governance Deutscher Kodex. In die Kludernde Lot, in die Kludernde Flut, dass wir das schaffen können. Kompetenz. Deutscher Koppel, Governance Kodex. Ja, der Mann führt doch nach Hause geschickt. Ende. There's a president of Germany expressed some years ago, this means Bavaria means laptop and Lithotrausis. Lithotrausis stands for tradition, and laptop is the future. And the special vision and philosophy of our success of Bavaria, not only our political success, but the way of life in Bavaria, the way of culture and research and economy, is tradition and progress, laptop and Lithotrausis.